Sie hören Schweizer Geheimnisse. Wie Banker das Geld von Steuerhinterziehern, Foltergenerälen, Diktatoren und der katholischen Kirche versteckt haben, mit Hilfe der Politik. Von Hannes Munzinger, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier, gelesen von Tim Gößler. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Für all die mutigen Whistleblowerinnen und Whistleblower, die diese Welt zu einer besseren machen. Prolog. Auf unseren Bildschirmen reiht sich Geheimnis an Geheimnis, Spalte an Spalte, Reihe nach Reihe, Konto für Konto, tausende Konten, tausende Geheimnisse. In einer schier endlosen Tabelle legen Ziffern und Buchstaben Informationen offen, die um fast jeden Preis geheim bleiben sollten. Einzelheiten zu Konten. Wer, wann, wie viel, wo. Darunter Daten zu Königen und Kardinälen, Premierministern und Präsidenten, Mafiabanden und Menschenhändlern. Und jeder hat, ganz demokratisch, pro Konto nur eine Zeile. Ein neues Leak. Dieses Mal bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Mithilfe der Informationen, die uns zugespielt wurden, können wir ihr wohl größtes Geheimnis lüften. Zum Vorschein kommt Geld, dessen Existenz viele ihrer Kunden wohl gern für immer und ewig verheimlicht hätten. Milliarden von Schweizer Franken, US-Dollar, Euro. Das Schweizer Bankgeheimnis ist der Grundpfeiler einer ganzen Branche. Es ist der Stolz einer ganzen Nation oder zumindest eines tonangebenden Teiles davon. Nichts hat die Banken des Landes in den vergangenen 100 Jahren so florieren lassen. Nichts hat ihren Ruf weltweit so zementiert wie ihr Versprechen auf absolute Geheimhaltung. Und über Generationen haben sie Wort gehalten. In der Schweiz waren Gelder sicher. Und diese Sicherheit, die lange Zeit nicht angetastet wurde, hatte viele Facetten. Für Vermögende aus westlichen Ländern war es die vor den Finanzbehörden ihres Landes, für die Eliten aus weniger demokratischen Ländern die vor ihrem eigenen Volk. Genauso lange schon wurde das Bankgeheimnis missbraucht. Nicht hin und wieder, nicht ausnahmsweise, nicht erst in den vergangenen Jahren, sondern systematisch und im großen Stil. Und von Anfang an. Das Geheimnis war nie nur das Geheimnis der Täter, also der Geldwäscher, der Steuerhinterzieher, der Diktatoren. Es war immer auch das Geheimnis der Mitwisser, der Helfershelfer, der Mitverdiener. Das war der Geburtsfehler. Aber nun hat ein anonymer Informant uns, dem Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, Informationen aus dem Innersten der Credit Suisse zukommen lassen. Und wir finden in diesen Informationen derart viele Missstände, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir sind einem Skandal globalen Ausmaßes auf der Spur. Unser Tippgeber ist in Gefahr. Schweizer Banken haben schon mehrmals Privatdetektive auf verdächtige Mitarbeiter angesetzt. Der Schweizer Geheimdienst schickte sogar Spione los. Und die Justiz geht mit Härte gegen jeden und jede vor, der oder die Interna von Schweizer Banken verrät. Ob er oder sie damit Missstände öffentlich macht oder gar Ermittlungen lostritt, spielt dabei keine Rolle. Und ausgerechnet in der ältesten Demokratie Europas hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es Journalisten verbieten will, über Bankenskandale zu berichten. Machen auch wir uns strafbar? Hier? Jetzt gerade, während wir tippen? Wir können das nicht glauben. Die Credit Suisse ist nicht irgendeine Schweizer Bank. Sie ist eine der größten Banken der Welt und eine der umstrittensten. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie wegen einer ganzen Reihe von Verstößen gegen Gesetze und Regularien mehr als 8 Milliarden Franken an Strafe gezahlt. Ihre Erklärung war oft, dass es sich um Einzelfälle handle. Das Problem ist nur, dass es inzwischen eine große Zahl solcher Einzelfälle gibt, merkte selbst die traditionell eher bankenfreundliche Neue Zürcher Zeitung kritisch an. Die Credit Suisse versprach wieder und wieder Besserung. Jedes Mal sollte es vorbei sein damit, dass die Bank fragwürdigen Kunden aus aller Welt dienlich ist. Aber auf jeden Skandal folgte ein nächster. Die Inhaber der Konten, durch die wir uns scrollen, stammen aus dutzenden Ländern. Aus Deutschland, den USA, der Ukraine, Aserbaidschan, Venezuela oder Kasachstan. Mehr als 160 Nationalitäten zählen wir. Und das ist erst der Anfang. Den Rest hören Sie in diesem Hörbuch. 1. Nachricht von einer anonymen Quelle. Ich habe das Risiko auf mich genommen, diese Daten zu dokumentieren, weil ich glaube, dass das Schweizer Bankgeheimnis unmoralisch ist. Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist lediglich ein Feigenblatt, das die schändliche Rolle Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern verdeckt. Diese Situation ermöglicht Korruption und bringt die Entwicklungsländer um dringend benötigte Steuereinnahmen. Diese Länder sind also die Hauptleidtragenden der Schweizer Umkehrung des Robin Hood-Prinzips. Diese Sätze stammen aus einem Schreiben, das uns vor einiger Zeit bei der Süddeutschen Zeitung erreicht hat und die Motivation der Quelle erläutert. Sie stellt sich vor als jemand, der vom Vorgehen der Schweizer Banken angewidert ist und deshalb seine bislang geheimen Informationen dazu öffentlich machen will. Sie ist jemand, den man klassischerweise einen Whistleblower nennt. Mit dieser Nachricht beginnt eine weltweite Recherche, an der am Ende mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten von beinahe 50 Medienhäusern aus mehr als 30 Ländern beteiligt sein werden. Sie enthüllt die dunklen Machenschaften einer der größten Banken der Welt. Zum ersten Mal gewährt sie Einblick in die geheimen Kundendateien einer Schweizer Großbank und stellt damit vieles in Frage, was die Schweizer Regierung und vor allem die Schweizer Banken in den vergangenen Jahren beteuert haben. Aber all das können wir zu Beginn noch nicht ahnen. Die Quelle hat uns über einen Kanal kontaktiert, der uns beständig ein schlechtes Gewissen bereitet. Unser verschlüsselter digitaler Briefkasten. So sicher er ist, so umständlich ist er auch zu leeren. Um eine Nachricht zu lesen, die uns hier erreicht, benötigen wir 4 USB-Sticks, 2 verschiedene Notebooks und 5 verschiedene komplizierte Passphrasen. Das kostet Zeit, und die haben wir oft gerade nicht. Und deshalb schauen wir seltener hinein, als wir sollten. Aber dieser Briefkasten ist wichtig, denn er löst das Problem, dass eine anonyme Kontaktaufnahme im Netz eigentlich kaum möglich ist. Fast jede digitale Kommunikation hinterlässt Spuren, seien es E-Mails, Anrufe oder Chatnachrichten, auch die verschlüsselten. Deshalb nutzen wir Secure Drop, zu Deutsch sicherer Abwurf. Die Software wurde von Netzaktivisten entwickelt, um für Whistleblower und Reporter eine Kontaktmöglichkeit zu schaffen, die niemand nachverfolgen kann. Weder Staatsanwälte noch Geheimdienstmitarbeiter, Privatdetektive oder Polizisten. Das ist unerlässlich. Denn die Sicherheit von Informanten, der bedingungslose Quellenschutz, ist so etwas wie das erste Gebot des Investigativjournalismus. Und diese Software, der sichere Abwurf, ist unser bestes Mittel, um dieses Gebot in der digitalen Gegenwart einhalten zu können. Die amerikanische Freedom of the Press Foundation, die Stiftung für die Freiheit der Presse, geleitet von legendären Whistleblowern wie dem Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden und Daniel Ellsberg, dem Pentagon Papers Whistleblower, entwickelt diesen Briefkasten ständig weiter und stellt ihn Redaktionen rund um die Welt zur Verfügung. In Deutschland ist die Süddeutsche Zeitung eines der wenigen Medienhäuser, das Informanten die Kontaktaufnahme via Secure Drop anbietet. Wenn wir das Secure Drop-Postfach durchgehen, klicken wir oft stundenlang durch Nachrichten, deren Absender uns beschimpfen, Verschwörungserzählungen verbreiten wollen, unappetitliche Bilder von nackten Körperteilen zeigen, immer von Männern, oder verstörende Videos aus Kriegsgebieten übermitteln. Und seit Jahren schreibt uns jemand, der glaubt, er habe einen Chip im Zahn, der ihn überwacht. Die Nachricht der Credit Suisse-Quelle ist anders. Sie ist in ruhigem und sachlichem Ton verfasst, ohne Groll und ohne Grand. Ob es sich bei dem Absender um einen Mann oder eine Frau handelt, ob alt oder jung, ob aus der Schweiz oder aus einem anderen Land irgendwo auf der Welt, sehen wir nicht. Wir sehen nur den automatisch generierten Codenamen Soporific Debtor. Übersetzt heißt das so viel wie einschläfernder Schuldner. Und eine Nachricht. Hi, ich würde gern Daten übertragen oder so ähnlich. Quellenschutz bedeutet auch, dass wir die Kommunikation mit einem Informanten nicht veröffentlichen, wenn er oder sie es uns nicht ausdrücklich erlaubt. Und Soporific Data hat klar formuliert, welchen Teil unserer Kommunikation wir veröffentlichen können und welchen nicht. Wenn es nach unserer Quelle geht, ist unser Job allerdings nicht nur der des Journalisten, sondern auch der des Zuträgers für die Staatsanwaltschaften diverser Länder. In ihrer Nachricht nämlich findet sich diese Bitte. Die Daten sollten aufgeschlüsselt und nach dem Land des Wohnsitzes und gegebenenfalls der Staatsangehörigkeit sortiert werden und den Steuerbehörden in den jeweiligen Ländern zur Verfügung gestellt werden, die dann im Idealfall die erforderlichen Überprüfungen vornehmen werden. Soporific Data möchte also, dass wir die Daten den Behörden übergeben. Und das ist für uns ein Problem. Wir geben nie Unterlagen weiter, die wir von Quellen bekommen haben, außer es besteht Gefahr für Leib und Leben, zum Beispiel bei einer Entführung oder einem bevorstehenden Anschlag. Wenn das nicht der Fall ist, achten wir darauf, dass es eine klare Trennung gibt zwischen uns Journalisten und den Behörden. Wir können beispielsweise nicht derartige Daten Hand in Hand mit Ermittlern bearbeiten und diesen weiterhin unabhängig auf die Finger schauen. Wir brauchen professionelle Distanz. Das ist nicht zuletzt für die Quellen selbst entscheidend, denn in allen Daten können Hinweise auf sie stecken. Auch deswegen können wir die Daten nicht teilen. Am Ende hat ein Whistleblower zwar oft ähnliche Ziele wie Journalisten oder staatliche Ermittler, in der Regel sind es aber nicht dieselben Ziele. Wir versuchen, genau das unserer Quelle vorsichtig zu erklären, ohne dabei zu riskieren, dass sie den Kontakt abbricht und ihr Anliegen woanders verfolgt, bei der Konkurrenz zum Beispiel oder bei Behörden. Nach einer kurzen Pause, in der wir sehr nervös warten, meldet sie sich zurück und erklärt sich mit unserem Vorgehen einverstanden. Vielleicht auch, weil wir andeuten, dass wir das Material mit internationalen Partnern teilen könnten, wenn es sich als brisant und vor allem als echt herausstellen sollte. Dann geht es los und wir sind gespannt, was da kommt. Die Übertragung der Daten von Soporific Data erfolgt über das sogenannte Tor-Netzwerk. Tor steht für The Onion Router. Onion wie das englische Wort für Zwiebel. Tor ist das Zwiebelprinzip des Internets. Die Verbindung zwischen unserem Briefkasten und unserer Quelle wird dabei mehrfach verschlüsselt, verpackt wie von den Schalen einer Zwiebel und durch mehrere Knotenpunkte geschleust. Das soll es unmöglich machen, nachzuvollziehen, wer uns geschrieben und die Daten geschickt hat. Aber je sicherer, desto langsamer. Unsere Quelle hat zu unserem Glück Geduld und schickt mit stoischer Gelassenheit Datenpaket für Datenpaket für Datenpaket. Am Ende sehen wir eine lange Tabelle vor uns, mit vielen Spalten und tausenden Zeilen. Es sind die Geheimnisse von tausenden Kunden der Credit Suisse. Wir sind elektrisiert. Die Schweiz ist für jeden Investigativjournalisten ein besonderes Land, und das liegt vor allem an ihren Banken. Mochten die Briefkastenfirmen von Diktatoren und Kriminellen auch in Panama, auf den Bahamas oder Bermudas sein, das Geld lag sehr oft in der Schweiz. Da waren die Geldwäscher und Betrüger dieser Welt genauso unkreativ wie konservativ. Die Schweiz war sicher. Die Schweiz hielt dicht. Die Schweiz war der Goldstandard für blickdichte Konten. Und auch wenn es inzwischen einige Entwicklungen gegeben hat, die das Bankgeheimnis in manchen Konstellationen aufweichen, nicht ohne Grund steht das Land im aktuellsten, 2020 veröffentlichten Länderranking Financial Secrecy Index, also dem Finanzgeheimnisindex, noch immer auf Platz 3 der wichtigsten Geheimniskrämernationen. Der Index wird von Tax Justice Network, der Nichtregierungsorganisation Netzwerk Steuergerechtigkeit, herausgegeben und gilt als absolut seriös. Unsere Quelle ist mit ihrer Kritik an dem Land also nicht die einzige, aber sie riskiert viel. Das Bankgeheimnis ist seit den 1930er Jahren in der Schweiz Gesetz. Wer dagegen verstößt, den kann eine mehrjährige Gefängnisstrafe erwarten. Und so gab es in den vergangenen Jahren Datenleaks aus Steueroasen wie Panama, den Kaimaninseln und Malta. Über die Kunden von Schweizer Banken und ihre Transaktionen erfuhr die Welt so gut wie nichts. Bis jetzt. Denn wir haben hier gerade ein ziemlich großes Fenster aufgemacht. Für Journalisten wie uns, die seit Jahren versuchen, der Spur von unterschlagenen Geldern zu folgen und dann oft unsere Nase an die Schweizer Milchglasscheibe drücken, ist das eine faszinierende Aussicht. Wir sehen, wann tausende Kunden ihre Credit Suisse-Konten eröffnet und geschlossen haben, ob diese auf den Namen einer Firma, einer anderen Bank oder einer Privatperson laufen, wer eine Vollmacht hat, wo diese Person lebt und welche Staatsbürgerschaft sie hat. Bei vielen Kontoinhabern sehen wir Telefonnummern, E-Mail und Wohnadressen. Vor allem aber sehen wir Geld. Millionen von Schweizer Franken, denken wir fasziniert, um wenig später zu erkennen, es sind Milliarden von Schweizer Franken. Am Ende werden wir feststellen, dass es über 100 Milliarden sind. Sicher, noch haben wir nur Daten und noch keine Enthüllungen. Aber das wird kommen, da sind wir uns von Anfang an sicher. Wie sollten auch bei Tausenden von Schweizer Konten keine Geschichten herausspringen, die auf Missstände hinweisen? Und wenn das so wäre, wenn bei diesen tausenden Konten alles in Ordnung wäre, dann wäre auch das eine Geschichte. Dann hätte man den Schweizer Banken nämlich jahrelang Unrecht getan. Zumal die offensichtliche Geschichte, die allein schon für großes Aufsehen sorgen wird, und zwar vermutlich weltweit, das Datenleck selbst ist. Natürlich darf es einer Schweizer Bank nicht passieren, dass solche Informationen an Journalisten geraten. Interne Daten zu verlieren, ist für jedes Unternehmen unangenehm. Wenn einer Bank aber Informationen über ihre geheimen Konten abhanden kommen, ist das eine Katastrophe. Wenn es sich noch dazu um eine Schweizer Bank handelt, um eine der beiden Schweizer Großbanken, ist es ein Super-GAU. Über Jahrhunderte waren Schweizer Banken weltweit für ihre Verschwiegenheit bekannt. Jahrzehntelang ist es sogar möglich gewesen, Konten zu eröffnen, ohne den eigenen Namen damit zu verknüpfen. Das Konto lief dann nicht auf einen Namen, sondern schlicht auf eine Nummer. Und wer sich hinter Konto 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbarg, wusste nur ein kleiner Kreis hochrangiger Bankangestellter. Schweizer Nummernkonten waren so berühmt wie Schweizer Käse und Schweizer Taschenmesser. Sie versprachen vollständige Anonymität, auch gegenüber Behörden. Die Unternehmensberatung Helvea schätzte 2009, dass ein Viertel aller Vermögen auf Schweizer Bankkonten undeklariertes Geld aus Europa sei, Schwarzgeld also. Aber die Zeiten haben sich geändert. Uns fallen auf Anhieb Fußballgrößen, Spitzenmanager und andere aus Funk und Fernsehen bekannte Gesichter ein, von denen manche sogar ins Gefängnis mussten. Dass wir von ihren Fällen überhaupt wissen, grenzt an ein Wunder. Zwar gibt es auch in anderen Ländern der Welt ein Bankgeheimnis, in keinem anderen Land der Welt aber werden die Geheimnisse von Bankkunden so streng geschützt wie in der Schweiz. Wir wenden uns wieder unseren Bildschirmen zu und scrollen durch die Bankkonten. Auf wie viele der Credit Suisse-Konten wir hier blicken, können wir noch nicht sagen. Es sind jedenfalls bei weitem nicht alle. Soporific Data hat penibel aufgelistet, welche Informationen wir aus den Daten ablesen könnten und welche nicht. Und schon hier fällt auf, unsere Quelle handelt wohl überlegt, ist gut strukturiert, legt klar fest, was wir veröffentlichen können und was sie oder ihn in Gefahr bringen könnte. Man gewöhnt sich an Außergewöhnliches in diesem Beruf, aber hier vertraut uns jemand, den wir nicht kennen und der uns nicht kennt, seine Freiheit an. Denn klar ist, die Quelle hat sehr wahrscheinlich ein großes Risiko auf sich genommen, um an diese Informationen aus dem Innersten der Bank zu gelangen. Und jetzt nimmt sie das nächste Risiko in Kauf und gibt uns die Informationen weiter. Ist das verrückt oder heldenhaft? Es ist mir bewusst, dass es nicht notwendigerweise auf Steuerhinterziehung oder andere Finanzverbrechen hindeutet, wenn man ein Schweizer Bankkonto besitzt, schreibt die Quelle in ihrem Begleitschreiben. Sicherlich seien einige Konten den Steuerbehörden bekannt. Bei einer signifikanten Zahl sei dies aber eher nicht der Fall. Tatsächlich sind uns beim ersten Sichten der Daten schon ein paar Namen aufgefallen, die entweder bekannt, zwielichtig oder beides sind. Der georgische Ex-Premier Bizina Ivanishvili etwa, der sich auf Anfrage nicht äußerte, oder der 2018 gewählte armenische Staatspräsident Armin Sarkissian, der Fehlverhalten bestreitet, oder ein Mann, der so heißt wie ein bekannter Kriegsverbrecher aus dem Balkan. Ein guter Anfang. Diesen Namen werden wir nachgehen und untersuchen, ob das Führen eines Kontos bei der Credit Suisse jeweils einen Missstand darstellt. Wir gehen davon aus, dass wir mehr interessante Namen finden werden. Schweizer Banken haben traditionell spannende Kunden. Die Verantwortung für das, was in Banken wie der Credit Suisse vorgeht, gibt die Quelle übrigens nicht den Banken, die seien einfach gute Kapitalisten und maximieren ihre Gewinne, sondern dem Schweizer Rechtssystem. Die Schweizer Gesetzgeber sind für die Ermöglichung von Finanzkriminalität verantwortlich und das Schweizer Volk hat aufgrund seiner direkten Demokratie die Macht, etwas dagegen zu unternehmen. Das mit der Verantwortung für die Banken sehen wir anders. Und möglicherweise ist es ein wenig viel verlangt von dem Schweizer Volk, 9 Millionen Menschen verteilt auf rund 41.000 Quadratkilometer, sich leidenschaftlich für die Bankenregulierung einzusetzen. Aber so argumentiert die Quelle unserer Daten. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich ein so reiches Land ein Gewissen leisten können sollte. Wir teilen uns die Arbeit ein. Zuallererst gilt es, sich einen groben Überblick über die Daten zu verschaffen. Dann wollen wir die Frage klären, wie wir diesen Schatz am besten heben, also auswerten. Vor allem müssen wir ein Vorgehen finden, wie wir die Daten eingehend prüfen. Denn so aufregend das Material auf den ersten Blick ist, wir müssen skeptisch bleiben und erst einmal die Frage klären, ist es überhaupt echt? 2. Die Skandalbank. Zeile für Zeile klicken wir uns durch die Daten. Es ist eine Expedition in die Tiefen der Credit Suisse. Anfangs sehen wir vor allem ein Dickicht aus Zahlen und Zeichen vor uns, lange Nummernfolgen, Geburtsdaten und Jahreszahlen, tausende Namen. Noch sind wir weit davon entfernt, alles zu verstehen. Jeder Klick ist ein Schritt hinein ins Ungewisse. Aber mit jedem Schritt lernen wir mehr. Wir lernen zu unterscheiden, welche Konten auf den Namen einer Firma laufen und welche auf den Namen einzelner Personen. Wir sehen Konten, die vor langer Zeit eröffnet und viele Jahrzehnte geführt und solche, die eingerichtet und bald wieder geschlossen wurden. Wir stoßen auf Konten mit absurd hohen Beträgen, die Menschen gehören, von denen wir noch nie gehört haben und die auch Google nicht kennt. Und wir stellen fest, dass es sich bei jenem Mann, auf den wir ganz am Anfang gestoßen waren, der so heißt wie ein weltbekannter Kriegsverbrecher, wohl nicht um diesen handelt. Weder passt das Geburtsdatum, noch scheinen jene Männer und Frauen, die eine Vollmacht für das Konto haben, irgendeine Verbindung zu dem ehemals hochrangigen Politiker zu haben. Die Recherche führt uns in eine Sackgasse. Wir legen sie weg. Wir sind seit Jahren daran gewöhnt, einen Teil unserer Arbeit für den Papierkorb zu machen. Dafür finden wir die Namen Alaa Mubarak und Gamal Mubarak. So heißen die Söhne des früheren ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak, der das Land von 1981 bis 2011 mit harter Hand regierte. Wobei harte Hand eine freundliche Umschreibung ist für einen Mann, den man gut als Diktator bezeichnen kann. Bei Alaa Mubarak stimmt das Geburtsdatum. Und allein er taucht in Verbindung mit 4 verschiedenen Konten auf denen zeitweise mehrere 100 Millionen Schweizer Franken lagen. Das ist selbst bei einer Schweizer Bank mit außergewöhnlich reichen Kunden eine Menge. Bei seinem Bruder Gamal, der vor dem arabischen Frühling als möglicher Nachfolger seines Vaters gehandelt worden war, steht allerdings der 28. Dezember 1963 als sein Geburtstag in den Daten. Tatsächlich ist er einen Tag zuvor geboren. Vielleicht ein Tippfehler? Die Konten der Mubaraks sind ein weiteres Indiz, dass die Daten von Soporific Debtor echt sind. Denn seit dem arabischen Frühling ist bekannt, dass die Söhne des gestürzten Staatschefs mehrere Schweizer Bankkonten hatten, unter anderem bei der Credit Suisse. Die algerische Zeitung Al-Kabar hatte schon 2010 über Schweizer Konten der Söhne des ägyptischen Präsidenten berichtet, und direkt nach Mubaraks Rücktritt erließ die Schweizer Regierung eine Verordnung über Maßnahmen gegen gewisse Personen aus der Arabischen Republik Ägypten. Damit sollte das Schweizer Vermögen der Familie Mubarak und ihrer engsten Vertrauten gesperrt werden, also auch Konten und Immobilien. Alle Schweizer Banken waren angehalten, sich unverzüglich bei den Behörden zu melden, wenn eine Person auf der Liste zu ihren Kunden gehört. Die Schweizer Bundesanwaltschaft leitete sogar Ermittlungen gegen die Söhne des ägyptischen Autokraten wegen Geldwäsche ein. Bei Redaktionsschluss dieses Buches lief das Verfahren noch. Gamal und Alaa Mubarak ließen über ihre Anwälte mitteilen, ihr Vermögen im Ausland vorschriftsgemäß deklariert zu haben. In den Monaten nach dem Sturz Mubaraks wurden insgesamt hunderte Millionen Franken auf Schweizer Konten, auch bei der Credit Suisse, eingefroren. Mutmaßlich lagen diese Summen unter anderem auf den Konten, die wir hier vor uns sehen. Allerdings sehen wir in den Daten keine Vermerke, die eingefrorene Konten identifizieren würden. Und weder die Bundesanwaltschaft noch die Credit Suisse verraten, welche Konten genau eingefroren wurden. Die Bank erklärte lediglich, die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Interessant ist übrigens, dass ein eingefrorenes Konto für die Bank erst einmal kein materieller Verlust ist. Selbst wenn ein Konto eingefroren ist, verdient eine Bank noch an den Gebühren, sagt der Schweizer Korruptionsexperte Mark Piet. Wenn das Geld einigermaßen gut angelegt ist, vermehrt es sich auch für den Kunden in dieser Zeit weiter. Dennoch sind die Funde ausgezeichnete Nachrichten. Zum einen haben wir ein weiteres Indiz, dass das Material authentisch ist. Zum anderen zeigt uns das Beispiel dieser beiden hochprominenten Fälle, dass unsere Daten Potenzial haben. Wenn derartig schwierige Kunden in unserer Liste sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Credit Suisse keine extra Buchhaltung für ihre Superpromis hat, also für Staatschefs, Politiker und Superreiche. Und das bedeutet, dass wir hier möglicherweise auf Gelder stoßen, die aus fragwürdigen Gründen bei der Credit Suisse deponiert wurden, dass sich hier also Skandale verbergen. Das zeigt der Fall Mubarak sehr plastisch. Im arabischen Frühling gingen tausende Menschen auf die Straße und demonstrierten unter Lebensgefahr gegen die langjährigen Machthaber für Demokratie und ein Ende der Korruption. Das Geld der Bürger, die Einnahmen des Staats, sollten allen zugutekommen und eben nicht nur den wenigen, die in unermesslichem Luxus lebten. Ein Teil dieser öffentlichen Mittel hatte offenbar aber bereits das Land verlassen und vermehrte sich in der Schweiz. Ein Sprecher der Bankenvereinigung Swiss Banking hatte der Financial Times im Januar 2011 noch gesagt, keine Schweizer Bank würde wissentlich Gelder von einem korrupten Staatsoberhaupt annehmen. Das Reputationsrisiko wäre einfach zu hoch. Die Credit Suisse hat eine lange Geschichte. Und diese umfasst viele Skandale. Als die Vorfahren der heutigen Bank Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, war die Schweiz noch ein Agrarstaat. Die industrielle Revolution hatte Deutschland und Frankreich längst erreicht, nicht aber die schweizerischen Gipfel und Täler. Einige weitsichtige Schweizer wollten dies ändern. Einer von ihnen war Alfred Escher. Er war der Spross einer einflussreichen Züricher Familie. Sein Vater war in den USA zu Reichtum gekommen. In Kuba besaß er eine Kaffeeplantage, zu der laut dem deutschen Historiker Michael Zeuske über 80 Sklaven gehörten. Alfred Escher schloss in der Schweiz ein Jurastudium ab, lehrte an der Universität Zürich und saß im Nationalrat. Etliche Jahre war er sogar dessen Präsident. Er gilt als einer der Väter der modernen Schweiz. Denn Escher ist der Mann, der die Eisenbahn in die Schweiz holte, weil er die entsprechenden Gesetze auf den Weg brachte und als Vorstand der Schweizerischen Nordostbahn die Sache auch gleich selbst in die Hand nahm. Um Schienen zu verlegen, Tunnel in die Berge zu bauen und Brücken über Täler zu spannen, brauchte es viel Geld. Französische Financiers hätten es geliefert, doch die Schweizer wollten unabhängig bleiben, vor allem von dem großen Nachbarn. Und deswegen wurde als Dampfmaschine des Kredits am 5. Juli 1856 die Schweizer Kreditanstalt gegründet, aus der später die Credit Suisse werden sollte. Dem Gründer Alfred Escher wurde später in der Züricher Bahnhofstraße sogar ein Denkmal gebaut. Die kleine Bank wurde schnell größer. Die Schweiz boomte. Aus dem Agrarstaat wurde ein Land, das auch internationalen Handel betrieb, und davon profitierte unter anderem die Schweizer Kreditanstalt. Bereits 1870 eröffnete die Bank erste Vertretungen in New York und Wien. 3 Jahre später zog sie an den Paradeplatz im Zentrum von Zürich, wo der Architekt Jakob Friedrich Wanner einen imposanten viergeschossigen Sandsteinpalast erbaute, der den ganzen Platz dominiert. Und auch wenn heute direkt davor Trambahnen mit lautem Kreischen kreuzen und Menschen mit Zeitungen unterm Arm oder Kopfhörer auf den Ohren ihrer Wege gehen, Wer sich auf den Platz stellt und versucht, das Szenario wirken zu lassen, kann beinahe die Macht spüren, die dieses Gebäude ausstrahlt. Nur wenige Meter weiter, vielleicht 10 Schritte über eine einmündende Nebenstraße, hat die andere Schweizer Großbank ihren Sitz, die UBS. Und nicht viel weiter entfernt auch die traditionsreiche Privatbank J. Safra Sarrazin. Der Platz gilt mit einigem Recht als das Zentrum der schweizerischen Bankenmacht. Und nicht umsonst trägt ein wichtiger Schweizer Banken-Newsletter den Titel Inside Paradeplatz. Über die Jahre wuchs die Schweizerische Kreditanstalt weiter und überstand sowohl den Ersten Weltkrieg als auch die Weltwirtschaftskrise. Vor und während des Zweiten Weltkriegs nutzten Juden wie Nazis die Dienste der diskreten Banker in der neutralen Schweiz. Diese Zeit wird uns noch beschäftigen. Der Aufstieg der Bank ging nach dem Zweiten Weltkrieg jedenfalls ungebremst weiter. 1954 eröffnete die Bank eine Vertretung in London, 1959 folgte Buenos Aires und 1963 war sie das erste Schweizer Geldhaus mit Telex-Verbindung nach New York. 1969 wurde eine erste Dépendance in Hongkong eröffnet, 1975 folgte Bahrain. Und 1990 kaufte die Credit Suisse erst die Bank Loi auf, die älteste Bank des Landes, und 3 Jahre später auch die Schweizerische Volksbank, die damals 4. Bank der Schweiz. Nichts schien das Wachstum stoppen zu können. Skandale, die es hier und da gab, hatten keine größeren Konsequenzen. Bis am 16. Oktober 1996 eine zierliche Frau in Washington, D.C. vor den US-Senat trat und anfing, über ihre Geschichte zu sprechen. Die polnische Holocaust-Überlebende Estelle Sapir, die jüdischen Glaubens war, erzählte von dem Tag, an dem sie ihren Vater zum letzten Mal sah, an einem Stacheldrahtzaun. Er habe versucht, ihr Hoffnung zu machen. »Du musst überleben«, habe er gesagt, und dann, »es wird dir gut gehen, denn es ist Geld auf der Bank.« Wenig später wurde ihr Vater ins Konzentrationslager Lublin-Majdanek deportiert, wo die Nazis ihn ermordeten. Josef Sapir ist vor dem Zweiten Weltkrieg erfolgreicher Investmentbanker. Als die Nationalsozialisten 1939 seine Heimat Polen überfallen, flieht er nach Frankreich. Sein Vermögen bringt er bei Banken in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz in Sicherheit. Mit seiner Familie zieht er nach Paris. Als auch dort 1940 die Wehrmacht einmarschiert, geht die Flucht weiter und endet in den Pyrenäen, wo er festgenommen und nach Polen deportiert wird. Seiner Tochter Estelle gelingt wie durch ein Wunder die Flucht. Sie schließt sich der Resistance an und lernt laut der Los Angeles Times, Brücken und Züge in die Luft zu sprengen. Nach dem Ende des Kriegs will sie das Geld ihrer Familie bei jenen Banken abholen, deren Namen ihr Vater ihr auf der Flucht eingebläut hat. In Großbritannien und Frankreich ist das kein Problem, in der Schweiz hingegen schon. Denn alles, was sie vorweisen konnte, ist ein Credit Suisse-Kontoauszug von 1938. Das ist der Bank nicht genug. Ihr wird gesagt, sie brauche einen Totenschein ihres Vaters. Woher hätte ich einen Totenschein haben sollen? Dafür muss ich Himmler, Hitler, Eichmann und Mengele finden, habe sie dem Mann am Schalter zugerufen, bevor sie weinend die Bank verlassen habe, erzählt Sapir in Washington. Weil mein Vater in einem Konzentrationslager getötet wurde, hätte ich niemals einen Totenschein bekommen, und sie wussten das. Estelle Sapir fuhr nie wieder in die Schweiz. Aber die ehemalige Widerstandskämpferin versuchte zwischen 1946 und 1957 in 20 Niederlassungen der Bank auf der ganzen Welt an ihr Geld zu kommen, doch sie wurde überall abgewiesen. Sapirs Schicksal teilten rund 40.000 jüdische Familien. Nachfahren von Holocaust-Opfern, die nach dem Krieg erfolglos die Vermögen ihrer verstorbenen Angehörigen von Schweizer Banken zurückforderten. Vermögen, das in der Schweiz als nachrichtenlos galt. Die Aussagen Estelle Sapirs vor dem US-Senat führten zu einem Skandal. Sie bekam im Zuge eines Vergleichs etwa eine $500.000, nachdem die Credit Suisse, wie die Bank seit 1997 heißt, doch ein Konto auf den Namen J. Sapir gefunden hatte. J. wie Josef, wie Estelle Sapirs Vater ja hieß. »Es geht mir nicht um Geld«, sagte Estelle Sapir Reportern, »es geht mir um Gerechtigkeit.« Wir haben uns mittlerweile etliche Bücher zugelegt, die uns die Schweizer Geschichte und den Schweizer Bankensektor näher bringen. Sogar ein 700-Seiten-Schmöker über das Bankgeheimnis steht jetzt im Regal. Die Kolleginnen und Kollegen vom Textarchiv der Süddeutschen Zeitung bitten wir um zusätzlichen Lesestoff zur Credit Suisse, ihre Anfänge, ihren Aufstieg und ihre Skandale. Diese Bitte bereuen wir wenig später fast schon, denn wer alles lesen wollte, was zu sämtlichen Skandalen der Credit Suisse in der deutschsprachigen Presse erschienen ist, wäre wohl Monate nur damit beschäftigt, selbst wenn man Schweizer Publikationen weglässt. Wir wollen aber ja vor allem recherchieren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es im Oktober 2021 schon im ersten Satz eines Textes: Auf der langen Liste der Skandale Schweizer Banken taucht ein Name mit verlässlicher Konstanz auf: Credit Suisse. So sitzen wir nun vor einem Stapel mit hunderten ausgedruckten Artikeln und verfluchen die Bank und uns. Vermutlich haben wir allein damit den ökologischen Fußabdruck unseres Ressorts wieder ruiniert, und das in einem Jahr, in dem wir wegen Covid-19 kaum reisen können. Schon einmal haben wir vor lauter schlechtem Gewissen Patenschaften für Bäume übernommen, weil wir so viel ausdrucken mussten. Jetzt ist es wieder soweit. Wir lesen vom Fiasko von Chiasso, bei dem eine Viertelmilliarde Franken in obskuren Kanälen verschwunden ist, von der Greensill-Affäre, bei der die Bank durch die Investitionen in eine Pleitebank Millionen Schweizer Franken in den Sand setzte, und dem Archegos-Debakel, bei dem die Bank durch den Kollaps eines US-Vermögensverwalters Milliarden verlor. Und schon bald wissen wir nicht mehr, wo uns vor lauter Skandalen der Kopf steht. Irgendwann schreiben wir nur noch Stichworte auf, und trotzdem wird die Liste lang, wie von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erwähnt, obwohl sie bei weitem nicht vollständig ist. Kleiner Einblick gefällig. 2000. Es wird bekannt, dass die Familie des nigerianischen Diktators Sani Abacha hunderte Millionen Dollar bei der Credit Suisse angelegt hat. Die Bank muss deswegen 2002 insgesamt 750.000 Franken Strafe zahlen. 2001. Topmanager der staatlichen französischen Ölgesellschaft Elf unterschlagen mehrere hundert Millionen Francs. Ein großer Teil landet auf Credit Suisse-Konten. 2004. Die Credit Suisse macht im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall der japanischen Mafia Schlagzeilen. Mehrere Millionen Schweizer Franken werden in Zürich beschlagnahmt. 2009. Die Credit Suisse zahlt in den USA wegen des Verstoßes gegen Iran-Sanktionen 536 Millionen Dollar Strafe. 2010. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nimmt wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung Ermittlungen gegen 1.100 Credit Suisse-Kunden auf. Wegen Beihilfe wird auch gegen Mitarbeiter der Bank ermittelt. Das Verfahren wird später gegen eine Zahlung von 150 Millionen Euro eingestellt. 2011. Schweizer Ermittler eröffnen ein Verfahren, weil aus einem gigantischen Betrugsfall in Russland Geld unter anderem auf mehrere Credit Suisse-Konten abgeflossen sein soll. Das Verfahren wird später eingestellt, mehrere Millionen aber eingezogen. 2012. Die amerikanische Börsenaufsicht wirft Credit Suisse Irreführung von Investoren vor. Das Bankhaus zahlt 120 Millionen Dollar, um den Streit beizulegen, gesteht aber ausdrücklich keine Schuld ein. 2013. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA kommt im März 2013 zum Schluss, dass die Bank ihre Sorgfaltspflichten in der Geldwäschereiabwehr im Zeitraum bis 2010 wiederholt verletzt hat. 2013. Durch die sogenannten Offshore-Leaks-Recherchen wird bekannt, dass die Bank Clariden-Loy, die 2007 aus einer Fusion der Bank Loy mit weiteren von der Credit Suisse aufgekauften Banken entstanden war und 2012 komplett integriert wurde, Kunden beim Gründen von Briefkastenfirmen behilflich war. 2014. Die Credit Suisse erklärt sich in den USA schuldig, Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. In einer Senatsanhörung ist vom weltweit größten Verlust an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung die Rede. Die Bank zahlt mehr als eine Milliarde Dollar Strafe. 2016. Die US-Börsenaufsicht kommt zu dem Schluss, dass Credit Suisse Investoren getäuscht hat. Die Bank muss mehr als 80 Millionen Dollar zurückzahlen. Im selben Jahr verdonnert die US-Finanzaufsicht Financial Industry Regulatory Authority die Bank wegen Nachlässigkeit im Kampf gegen Geldwäsche zu einer 16,5 Millionen Dollar Strafe. 2017. Die Credit Suisse schließt einen Vergleich mit dem US-Justizministerium und muss 5,28 Milliarden Dollar zahlen. Davon 2,48 Milliarden Strafe und den Rest als Ausgleichszahlungen an Anleger, die riesige Summen mit faulen Hypothekenpapieren verloren haben. Solche Wertpapiere haben eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Finanzkrise nach 2007 gespielt. 2018. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht rügt die Credit Suisse wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung. Zuvor war bekannt geworden, dass Geld aus einem lateinamerikanischen Korruptionsskandal über Credit Suisse-Konten investiert wurde. Im selben Jahr erklärt sich die Bank in den USA bereit, 77 Millionen Dollar Bußgeld zu zahlen, weil sie Verwandte von hochrangigen chinesischen Regierungsmitgliedern angeheuert und befördert hat, angeblich um an lukrative Bankenaufträge zu gelangen. 2019. Das Schweizer Justizministerium friert im Zusammenhang mit Ermittlungen zu zweckentfremdeten Vatikangeldern mehrere Schweizer Konten ein, auch bei der Credit Suisse. 2020. Belgische Staatsanwälte ermitteln wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung gegen die Credit Suisse. Außerdem wird die Bank in der Schweiz angeklagt, weil sie einem Verbrecherring aus Bulgarien bei der Geldwäsche geholfen haben soll. Bei Redaktionsschluss dieses Buchs läuft das Verfahren noch. Gegenüber Journalisten erklärte das Geldinstitut, die Credit Suisse weist die in dieser vergangenheitsbezogenen Angelegenheit gegen sie erhobenen Vorwürfe in aller Form zurück und ist auch von der Unschuld ihrer ehemaligen Mitarbeiterin überzeugt. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum gelangt indes nach eigenen Angaben an eine Liste von 12.000 argentinischen Nazis, die angeblich Konten bei der Credit Suisse hatten. Und dann ist da noch der Ausspähskandal, der im Februar 2020 zum Rücktritt des bisherigen Credit Suisse-CEOs Tidjane Thiam führt. Seine Bank hatte im Herbst 2019 Privatdetektive auf einen früheren Manager angesetzt, um herauszufinden, ob er Credit Suisse-Kunden zur Konkurrenz mitgenommen hat. Der Banker allerdings entdeckte seine Beschatter, fotografierte sie und das Debakel nahm seinen Lauf. Die Detektive bedrohten den Banker, wollten ihm sein Handy entreißen und landeten am Ende in Haft. Ein Sicherheitsexperte, der die Beschatter an die Credit Suisse vermittelt hatte, brachte sich um, nachdem die vermurkste Überwachungsmission öffentlich wurde. Mit dieser Tragödie war der Fall aber nicht erledigt. Für die Credit Suisse ging es damit erst so richtig los. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA leitete eine Untersuchung ein und attestierte der Credit Suisse gravierende organisatorische Mängel. Die Verantwortlichen hatten gegenüber den Behörden und auch Journalisten bestritten, etwas gewusst zu haben. Die Finanzmarktaufsicht kommentierte: Öffentlich und gegenüber der FINMA gemachte Aussagen der Bank erwiesen sich in Folge als teilweise unvollständig oder gar unzutreffend. Es sei auch kein isolierter Einzelfall, wie Thiam behauptet hatte. Vielmehr seien insgesamt 7 Personen von der Credit Suisse beschattet worden, darunter 2 Top-Manager sowie weitere Mitarbeiter und Personen, die gar nicht für die Bank arbeiteten. Die Kunden der Credit Suisse scheinen diese imposant zahlreichen Skandale nicht gestört zu haben, so sie je davon erfahren haben. Im Jahr der Spionageaffäre allein sammelte die Bank jedenfalls 42 Milliarden Franken an Neugeldern ein. Dabei kam es sogar noch dicker. 2021 musste die Credit Suisse in Großbritannien und den USA eine Strafzahlung von insgesamt rund 475 Millionen Dollar akzeptieren, weil die Bank in eine gewaltige Bestechungsaffäre verwickelt war. Mindestens ein Banker soll sich selbst bereichert haben und am Ende war ein ganzes Land, Mosambik, einfach zahlungsunfähig. Alles Einzelfälle? Die Skandale türmen sich inzwischen derart hoch, dass auch wohlgesinnte Beobachter sich kaum vorstellen können, wie die Credit Suisse in eine sichere Zukunft segeln sollte. Und jetzt, aber davon weiß die Bank zu diesem Zeitpunkt noch nichts, hoffen wir jedenfalls, kommt auch noch dieses Leak hinzu. Ein Leak ist schwierig für jede Institution. Niemand verliert gern die Kontrolle über die eigenen Informationen. Aber für manche ist der Schaden danach größer als für andere. Ein Leak unter den Spielern von Real Madrid oder Bayern München wäre sicher unangenehm, aber keine Katastrophe. Ein Leak bei einer Schweizer Bank stellt ihr wichtigstes Versprechen in Frage: die absolute Diskretion. Vor diesem Leak sitzen wir also, klicken uns durch Informationen zu tausenden Bankkunden und fragen uns alle 5 Minuten, ob diese Informationen verlässlich sind. Natürlich wirken sie echt. Und wir haben ja auch schon die sehr plausible Spur der Söhne Mubaraks. Aber sind wir uns wirklich sicher? Bevor wir auch nur an eine Veröffentlichung denken dürfen, müssen wir uns vergewissern. Wenn wir am Ende nicht wirklich sicher sind, dass die vielen Zeilen mit scheinbar internen Kontoinformationen wirklich von der Credit Suisse stammen und wirklich authentisch sind, werden wir nicht darüber berichten. Wir brauchen also weitere Quellen und Abgleiche, Gegenchecks. Wir brauchen alles, was unser Material bestätigt oder es als falsch entlarvt. Und so sitzen wir Stunden über Stunden vor langen Tabellen, googeln Namen, vergleichen Kontonummern und Geburtsdaten, schauen, ob wir in anderen Daten, die uns in den vergangenen Jahren zugespielt wurden, Informationen finden, die uns beim Authentifizieren und Verifizieren dieser Daten helfen können. Für uns sind diese Bankinformationen eine Art Déjà-vu. Schon einmal, Ende 2014, saßen wir vor ganz ähnlichen Tabellen und auch da sahen wir Namen, Beträge, Höchststände oder Kontoeröffnungsdaten. Damals war das International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, dessen Mitglieder 2 von uns dreien sind, an Daten zu Kunden der Genfer Niederlassung der Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, gelangt. Ein Mitarbeiter hatte sie kopiert und aus dem Mitarbeiter R.W. Falciani wurde der Whistleblower R.W. Falciani. Er lieferte den Behörden Daten zu mehr als 100.000 Personen aus mehr als 200 Ländern, darunter Kriminelle, Angehörige von Königshäusern aus dem Nahen Osten, Verwandte des Autokraten Bashar al-Assad und Regierungsmitglieder etlicher Länder. Außerdem fanden wir Verbindungen zu mutmaßlichen Blutdiamantenhändlern, Waffenschiebern und Terrorfinanzierern. Die Recherche brachte uns, das nebenbei auch, zu der erstaunlichen Einsicht, dass man ein Schweizer Bankkonto auch schlicht vergessen kann. So jedenfalls behauptete es der französische Starkoch Paul Bocuse, der 2,2 Millionen Euro auf einem Konto der Genfer HSBC-Filiale hatte. Die Schweizer Bankenbranche tat das Leak ab. Die HSBC Genf sei offenbar ein Einzelfall und obendrein gar nicht wirklich schweizerisch. Tatsächlich hat die HSBC ihren Hauptsitz in London. Eine echte Schweizer Bank hatte noch nie ein echtes Leak. Bis jetzt. Jetzt geht es um die Credit Suisse. Und die ist nicht irgendeine Schweizer Bank. Sie hat fast 50.000 Angestellte, mehr als 2 Millionen Kunden und über 150 Dependancen in mehr als 50 Ländern. 2020 verwaltete die Bank ein Vermögen von mehr als 1,5 Billionen Schweizer Franken. Das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz ist nur knapp halb so groß. Weltweit zählt die Credit Suisse zu jenen 30 Banken, die als systemrelevant angesehen werden. In den geheimen Daten dieser Bank sehen wir zahlreiche Kontaktmöglichkeiten der Kunden. Säuberlich notiert wohl von den Kundenbetreuern und Betreuerinnen, darunter E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wohnanschriften. Eine Adresse fällt uns dabei ins Auge, in der Straßlacher Straße in München, im Ortsteil Solln, etwa 10 Kilometer Luftlinie von unseren Redaktionsräumen. Eine Spur direkt vor unserer Haustür. 3. Zweite Heimat für Diktatoren. Die Telefonverbindung wird aufgebaut. Sehr langsam, aber dann läutet es. Wir sind ein wenig nervös. Man ruft nicht jeden Tag wildfremde Menschen an und fragt sie nach ihrem Schweizer Konto. Die Telefonnummer, die wir anrufen, steht zusammen mit der E-Mail-Adresse in der Zeile jenes Kontos, dessen Inhaber die Adresse in Solln angegeben hatte, in der Straßlacher Straße. Zusätzlich ist eine Adresse in Südostasien angegeben. Wie der Mann heißt, spielt an dieser Stelle keine Rolle. Er ist kein Prominenter, kein Politiker und wir sehen auch keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Kurzum, er ist nicht von öffentlichem Interesse. Aber er war laut unseren Daten Kunde der Credit Suisse und das hätten wir gern bestätigt. Wir haben ihn ausgesucht, weil in seinen Daten viele Informationen zu finden sind, die nicht öffentlich bekannt sind. Es ist also ein Konto, das sowohl schwerer zu fälschen als auch schwerer zu verifizieren ist. Die Geburtsdaten von Staatschefs etwa findet man mit zwei Klicks im Internet und kann sie jederzeit in Tabellen kopieren. Bei nicht prominenten Menschen sieht das anders aus. Uns scheint, dass dieser Kontakt ein guter Anfang für Stichproben ist. Als wir ihn per E-Mail, seine E-Mail-Adresse war ja in den Daten, um ein Gespräch gebeten haben, hat er sich freundlicherweise einverstanden erklärt und erzählt, dass er längst nicht mehr in Deutschland wohne. Nun nimmt er das Gespräch an. Am Ende der Leitung hören wir eine älter klingende Stimme. »Guten Abend«, sagt er freundlich. »Sie sind von der Süddeutschen Zeitung? Schön, mal wieder Deutsch zu sprechen. Wie kann ich Ihnen helfen?« Wir holen ein wenig aus, erklären unsere Arbeit und dass wir immer wieder größere Datenmengen bekommen und diese nutzen, um Missstände aufzudecken. Wir haben Glück. Er hat von den Panama Papers gehört, jenem Datenleak, das uns ein Whistleblower vor gut 7 Jahren übergab und das weltweit Schlagzeilen machte. Wir erklären, dass wir immer wieder stichprobenartig Datensätze überprüfen, die wir bekommen, und unser Anruf diesem Zweck diene. Dass wir keinesfalls über ihn berichten wollen, sondern seine Hilfe brauchen, um Kriminalität aufdecken zu können. »Klingt interessant«, sagt er und ruft nach hinten zu seiner Frau. »Komm doch her, der deutsche Journalist ist am Telefon!« Zu uns sagt er. »Wissen Sie, meine Frau ist in München geboren.« »Wir haben da ein paar Fragen zu Ihrem früheren Konto in der Schweiz«, setzen wir vorsichtig an. »Erinnern Sie sich?« »Ja, natürlich. Das haben wir vor ein paar Jahren aufgelöst«, sagt er und ergänzt. »Und das war übrigens immer legal. Wir haben das gemeldet. Wir haben in vielen Ländern gewohnt früher und wollten das Konto nicht immer mit umziehen. Verstehen Sie?« Wir verstehen und gehen an die Details. Unser virtuelles Gegenüber erinnert sich an den Namen der Bank, die Credit Suisse, und gibt relativ genau den Zeitraum an, in dem er dort das Konto hatte, nämlich 1984 bis 2012, und auch beim Höchstbetrag schätzt er ganz gut. Wir wollen natürlich auch wissen, was es mit der Anschrift in der Straßlacher Straße auf sich hatte. Er lacht. Da habe er kurzzeitig bei einer entfernten Verwandten gewohnt. Wir fragen ihn, ob wir diese Episode veröffentlichen dürfen. Und er stimmt sofort zu. Ob wir noch mehr wissen wollen, fragt er, und wann das dann komme. Wir vertrösten ihn auf, nun, irgendwann. Dieser Anruf ist einer von mehreren, die wir durchführen, um hier und da in das Material zu pieksen. Der nächste mutmaßliche Kunde, den wir auf einer Nummer anrufen, die wir in den Daten gefunden haben, ist zunächst zögerlich. Wir sehen ihn vor unserem geistigen Auge beinahe betreten lächeln, als er dann zugibt, dass sein Schweizer Konto damals nicht unbedingt legal gewesen sei. Inzwischen sei das ja aber alles verjährt. Jedenfalls wolle er Recherchen unterstützen, die die Korruption aufdecken, sagt er. Und so gleicht auch er mit uns seine Kontodaten ab. Wann er es eröffnet hat, wann es geschlossen wurde und so weiter. Alles passt zu den Informationen, die wir in unseren Daten sehen. Ein dritter Anruf geht weniger gut aus. Der Angerufene bellt uns an und legt auf. Allzu oft lässt sich diese Anrufmethode allerdings nicht anwenden. Zu hoch ist das Risiko, dass irgendwann ein Kunde bei der Credit Suisse anruft und nachhakt, warum denn bitte deutsche Journalisten von seinem Konto wüssten. Wie also weitermachen? Wir stoßen in den Daten auf den Namen einer weltbekannten Sportlerin. Das Geburtsdatum passt. Aber sie können wir nicht so einfach anrufen wie den Mann aus der Straßlacher Straße. Wahrscheinlich würde sie sofort auflegen, bevor wir zum Grund unseres Anrufs kommen und die Bank und einen Anwalt kontaktieren. Tatsächlich sehen wir keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie Steuern hinterzogen oder anderes Schindluder getrieben hat. Vielmehr noch, wir lesen, dass sie zeitweise in der Schweiz gelebt hat. Dort auch ein Konto zu haben, ergibt Sinn. Also weiter. Den georgischen Ex-Premier Bitsina Ivanischvili haben wir ja schon gefunden. Ebenso den zu diesem Zeitpunkt amtierenden armenischen Präsidenten Armen Sarkisian. Bei beiden stimmt auch das Geburtsdatum. Beide sind reiche Geschäftsmänner. Beide sind und waren allerdings auch umstritten. Ivanischvili ist besonders spannend, weil er seit Jahren mit der Credit Suisse um Schadensersatz streitet. Der Oligarch wirft der Bank vor, von einem kriminellen Kundenberater betrogen worden zu sein. Die Bank bestreitet das nicht, sieht jedoch bei sich weniger Schuld als der Ex-Staatschef. Der ehemalige Kundenberater sei bei seinen kriminellen Handlungen nicht von anderen Mitarbeitern unterstützt worden. Und bei Sarkisian werden in Armenien immer wieder Geschäftsgebaren diskutiert, die mindestens fragwürdig scheinen. Er nutzt demnach wiederholt Offshore-Firmen im Imperium seiner Familie und legt dabei nicht die Art von Transparenz an den Tag, die man von Politikern in diesen hohen Ämtern erwarten darf. Wir werden uns damit sicher noch befassen. Das Geburtsdatum stimmt auch bei einem ehemaligen deutschen Botschafter, den wir in den Daten finden, ebenso bei dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden ivorischen Premierminister Hamed Bakayoko, der später, im März 2021, an Krebs verstarb und der das Konto 2004 wieder schloss, da war er aber schon Minister. Und bei dem 2020 verstorbenen omanischen Sultan Qaboos bin Said al-Said sowie einem südkoreanischen Präsidentschaftskandidaten und dem früheren algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika und vielen mehr. Jeder dieser Fälle macht unser Leak ein bisschen stärker. Die internationale Dimension wird uns immer klarer. Langsam bekommen wir das Gefühl, dass diese Daten mehr hergeben könnten als nur einige Artikel. Unsere Bemühungen um Verifikation erweisen sich als erfolgreich. Alles passt bislang zusammen: die Umstände, die Daten, die angegebenen Herkunftsländer. Das beruhigt. Wir können uns nicht vorstellen, dass jemand tausende Konten fälscht und diese Fälschung mühsam mit Daten füttert und diejenigen, die wir in Stichproben anrufen, uns belügen. Aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen andere Fälle. Fälle, bei denen wir möglichst niemanden anrufen müssen, aber trotzdem überprüfen können, ob es tatsächlich Credit Suisse-Konten gibt. Wir müssen tiefer graben. Bei Mubaraks Söhnen zum Beispiel. Ihr Vater Hosni, ein früherer Militärpilot, war 1981 nach der Ermordung Anwar Assadats an die Macht gekommen und hatte sie 30 Jahre lang nicht mehr losgelassen. Bis zum arabischen Frühling. Mubarak, wie kam ein Pilot an 70 Milliarden Dollar? Skandierten die Massen. Auf 70 Milliarden hatte zuvor ein Experte im britischen Guardian das Vermögen des Autokraten geschätzt. Als Mubarak schließlich am 11. Februar 2011 zurücktrat, brachen die Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo in Jubel aus. Sie schwenkten die rot-weiß-schwarzen Nationalflaggen, zündeten Feuerwerke und riefen: Freies Ägypten, freies Ägypten. Kaum war Mubarak abgetreten und hatte ein Militärrat die Macht übernommen, begann die Suche nach dem Geld des Ex-Autokraten. Dass er sein Vermögen mit legalen Mitteln erworben hatte, konnten sich die Demonstranten offenbar nicht vorstellen. Dafür verdient ein Präsident in Ägypten schlicht zu wenig. Der Schweizer Bundesrat fror nur wenige Minuten nach Mubaraks Rücktritt sein Geld, das seiner Söhne und mehrerer enger Vertrauter ein. Wie die Behörden so schnell an die Informationen zu den eigentlich geheimen Konten kamen, ist unklar. Experten vermuten, dass Banken schon Listen vorbereitet hatten, um sie sofort den Behörden schicken zu können, sobald diese danach fragen. Die Vergangenheit holte die Schweiz ein. Der Historiker Olivier Longchamp formulierte prägnant, dass Schweizer Banken auch dubiose Gelder ohne Zögern angenommen hätten und dass jeder Diktator mit ein wenig Selbstrespekt ein Schweizer Konto brauchte. Das Schwarzgeldversteck in der Schweiz als Must-Have. Auch so kann man es sehen. In seinem 2017 veröffentlichten Buch »Wie herrlich Schweizer zu sein« rechnet der Globalisierungskritiker Jean Ziegler mit seinem Heimatland ab. Aufnahme, Verwahrung, Hehlerei und Reinvestition des Fluchtkapitals bilden die Grundlage des eidgenössischen Wohlstandes. An anderer Stelle im Buch schimpft er: Während die Kinder in Lateinamerika, Afrika und Asien der Prostitution nachgehen, an Krankheiten sterben oder verhungern, während dort Familien zerbrechen und Frauen und Männer vergeblich eine Arbeit und ein Dach über dem Kopf suchen, häufen sich die Milliarden der von den Eliten dieser Länder betriebenen Korruption, Steuerflucht und Ausbeutung in der Schweiz an und bringen den Banken meines Landes gewaltige Erträge in Form von Provisionen, Gebühren und so weiter ein. Man könnte sich zwar darauf berufen, formaljuristisch läge nichts vor gegen den Herrn Diktator. Allerdings macht sich laut Schweizer Recht bereits strafbar, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, von denen er, und das ist entscheidend, annehmen muss, dass sie von einem Verbrechen herrühren. Da ein Präsident in Ägypten keine Millionen verdient und Mubarak, zumindest offiziell, keine Firmen besaß und auch kein entsprechendes Vermögen geerbt hat, stand dieser Verdacht also im Raum. Auch wenn das Ausmaß und die Einzelheiten der Korruption in den verschiedenen Herrscherfamilien vielleicht nicht klar waren, so war doch die grundlegende Tatsache, dass sie dank der veruntreuten öffentlichen Gelder weit über ihre Verhältnisse lebten, klar, kritisiert der britische Politikwissenschaftler Jason Sharman in seinem Buch »The Despot's Guide to Wealth Management« – Geldanlagetipps für Despoten, in dem er mit Schweizer Banken hart ins Gericht geht. Tatsächlich kamen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Skandale ans Licht, in denen Diktatorengeld in der Schweiz eine wichtige Rolle spielte. In den 80ern waren es der haitianische Autokrat François Papadoc Duvalier und der philippinische Herrscher Ferdinand Marcos. In den 90er Jahren der mexikanische Präsident Carlos Salinas und Mobutu Sese Seko aus der Demokratischen Republik Kongo. Anfang der Nullerjahre wurde berichtet, dass der liberianische Autokrat Charles Taylor Geld auf Schweizer Konten versteckt haben soll. Ebenso hatten der nigerianische Diktator Sani Abacha und seine Familie ein unheimliches Vermögen in der Schweiz gebunkert, unter anderem, wie erwähnt, bei der Credit Suisse. Auch der 2014 abgesetzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch hatte etliche Millionen Franken in der Schweiz angehäuft. Beim libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi wurde über Schweizer Konten erst spekuliert, dann wurden sie offengelegt und auch da war die Credit Suisse dabei. Es folgten der Autokrat Sine El Abidine Ben Ali aus Tunesien und eben die Mubaraks. Wir müssen uns manche dieser Fälle nicht einmal selbst zusammensuchen, da das Schweizer Außenministerium, dort Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA genannt, selbst eine Broschüre zusammengestellt hat, in der sie Diktatoren aufzählen, die ihr Geld in der Schweiz geparkt hatten. Dort finden wir, außer einigen der oben genannten, auch noch den Autokraten Moussa Traoré aus Mali und den peruanischen Ex-Geheimdienstchef Vladimiro Montesinos. Die Broschüre des EDA soll dokumentieren, dass die Schweiz ein vorbildliches System entwickelt habe, um verdächtige Gelder im Wert von Hunderten von Millionen zu blockieren und anschließend in die Länder zurückzuführen. 2 Milliarden seien bislang schon von der Schweiz zurückgeführt worden, heißt es da, Stand 2016. Teile davon etwa nach Nigeria wegen Abacha, nach Peru wegen Montesinos oder nach Angola, wo angolanische Funktionäre Gelder unterschlagen hatten. Die Broschüre trägt den interessanten Titel »Kein Hort für Potentatengelder«, um dann eben jene Potentaten aufzuzählen, deren Hort die Schweiz über viele Jahre war. Bis diese Potentaten in ihren eigenen Ländern in Ungnade fielen, etwa abgesetzt oder ins Exil verbannt wurden. Dann, aber auch erst dann, wurde die Schweiz in so gut wie allen Fällen aktiv. Dann, aber auch erst dann, versuchte das Land diplomatisch und teils wirklich raffiniert, Sani Abacha und sein Umfeld etwa wurden zur kriminellen Organisation erklärt, die Gelder einzufrieren und zurückzuführen. Das gelang nicht immer. Manchmal dafür umso besser, weil die Gelder direkt an wohltätige Zwecke gingen. Dafür lobt sich die Schweiz ausführlich in dem Druckwerk »Vorreiterin Schweiz, weltweit führende Rolle bei der Jagd nach schmutzigem Geld« und teils mit guten Argumenten. Aber ein sehr wichtiger Aspekt wird nur am Rande thematisiert und auch nur von der Gastautorin Sri Mulyani Indrawati, der Finanzministerin Indonesiens und früheren Managing Director der Weltbank. Sie moniert, dass gestohlene Vermögen überhaupt den Weg in Finanzzentren finden. Womöglich ist es an der Stelle der Schweiz auch keine gute Idee, sich begeistert dafür zu loben, dass kein anderer Finanzplatz so viel Geld an bestohlene Länder zurückführen konnte. Denn vielleicht liegt das ja daran, dass an anderen Finanzplätzen einfach nicht so viele Diktatorengelder landen. Sollte man nicht eher fragen, warum die Vermögen so vieler Kleptokraten ausgerechnet in der Schweiz landen und welche Mechanismen hier versagen? Und ebenso entscheidend, warum die Schweiz in der Regel erst aktiv wird, wenn ein Regime gefallen ist, sodass die Gewaltherrscher zuvor ihren Reichtum in vollen Zügen genießen können. Diese Fragen stellt auch das schweizerische Online-Magazin Republik 2018 in einem spitzzüngigen Artikel. Weshalb muss ein Potentat erst fallen, bevor Banken seine Konten in der Schweiz melden, liest man da. Und weiter, weshalb muss es so gut wie immer erst Korruptionsvorwürfe von außen geben oder Untersuchungen? Weshalb melden Banken nicht von Anfang an, dass ein möglicherweise korrupter hoher Politiker ein Konto bei ihnen hat? Die Antworten auf diese Fragen stehen noch aus. So folgen wir weiter den Spuren in den Daten und wandeln damit auf ähnlichen Wegen wie die Behörden in der Schweiz und Ägypten in der Folge des arabischen Frühlings. Die interessierten sich damals nicht nur für die Gelder der Familie des Diktators Hosni Mubarak, sondern auch für den Reichtum seiner engsten Vertrauten. Und ganz besonders für einen ganz bestimmten Vertrauten. Einen Mann namens Hussein Salem, der wohl einer der besten Freunde des Staatsoberhaupts war. Der Unternehmer wurde 1933 in Kairo geboren und galt zum Höhepunkt des arabischen Frühlings als einer der reichsten Männer Ägyptens. Er war so eng mit Mubarak, dass Journalisten ihn scherzhaft Mubaraks Double nannten. Salem verdiente Milliarden mit Geschäften im Energiesektor. Seine Nähe zur Macht war dabei sicherlich nicht schädlich. Je mehr wir recherchieren, desto faszinierender wird der Mann für uns. Nach Mubaraks Rücktritt reiste Hussein Salem, so berichteten Schweizer Medien, über Dubai in die Schweiz. 2012 berichtet die schweizerische Zeitung Le Matin Dimanche über ein Konto bei der Credit Suisse. Das ist ein erster Ansatz. Und tatsächlich stoßen wir in unseren Daten auf etliche Konten. Das älteste davon hat Salem bereits 1974 eröffnet. Manche liefen auf seinen eigenen Namen, andere sind Firmenkonten, auf die er Zugriff hatte. Auf einigen waren zu den jeweiligen Höchstzeiten zweistellige Millionenbeträge verzeichnet. Wenn man sie zusammenrechnet, kommt man auf fast 200 Millionen Franken. Alle seine Konten beginnen mit einer Zahlenfolge, die auf die Filiale der Credit Suisse in Genf weist. Passend dazu finden wir im Internet, auf der Homepage der Antikorruptionsrechercheure der Nichtregierungsorganisation Public Eye, ein altes Dokument, das die Eröffnung eines seiner Konten bei der Credit Suisse zu belegen scheint. Das Jahr passt. 1974. Noch ein Häkchen. Auf dem alten Dokument finden wir auch eine Kontonummer. Und tatsächlich. In der internen Identifizierungsnummer eines jener Credit Suisse-Konten, das wir in unseren geleakten Daten sehen, und zwar jenem, das demnach 1974 gegründet wurde, lesen wir diese Zahlenfolge. Nach Recherchen von Le Matin Dimanche zahlte Salem über das Konto jahrzehntelang Kickbacks, also illegale Rückvergütungen. So etwas läuft beispielsweise so. Ein Geschäftsmann bekommt Aufträge zugeschanzt von einem Politiker und wird dafür erheblich höher bezahlt als eigentlich angemessen. Dafür bekommt der Politiker einen Teil des überhöhten Gewinns. Der Geschäftsmann gibt also etwas zurück, deswegen spricht man von Kickback, was man hier mit Zurückpassen oder Zurückspielen übersetzen kann. Im Jahr 2002 wurde demnach einer von Salems Geschäftspartnern verurteilt, weil er von diesem Konto 4,2 Millionen Franken erhalten hatte. Die Credit Suisse behielt Salem trotzdem als Kunden, auch dann, als Interpol wegen Korruptionsverdachts nach ihm fahndete. 2012 wurde Salem in Spanien vorübergehend festgenommen. In seiner Heimat schloss er mit den Behörden 2016 einen Deal. Alle Anschuldigungen gegen ihn werden fallen gelassen. Dafür verzichtet er auf 3/4 seines Vermögens. Ob er im Zuge des Deals auch seine Schweizer Konten offenlegte, ist unklar. Salem selbst können wir auch nicht mehr fragen. Er starb 2019 in Madrid. Mindestens eines der Credit Suisse-Konten war nach unseren Informationen bis 2016 noch aktiv. Das sieht alles nicht gut aus für die Bank. Insgesamt wurden im Kontext des arabischen Frühlings in der Schweiz rund 1 Milliarde Franken blockiert, ein großer Teil davon von der Credit Suisse. Vorausgegangen waren in der Regel entsprechende Anfragen von den Ermittlungsbehörden der jeweiligen Länder, die jeweils die Arbeit aufnahmen, nachdem die Autokraten aus dem Amt gejagt waren. Die öffentlich-rechtliche Nachrichtenplattform swissinfo.ch schrieb in diesem Zusammenhang gar von Komplizenschaft der Schweizer Banken mit den politischen Führern, denen vorgeworfen wurde, in ihren Ländern jeweils umfassende Korruptionssysteme aufgebaut zu haben. Das sind gute Nachrichten für unsere Recherche. Wenn Mubaraks Söhne und ein enger Vertrauter des Autokraten in unseren Daten sind, dann womöglich auch andere nahöstliche Potentaten und ihre Helfer. Wir kramen unsere Notizen von früheren Recherchen in diesem Bereich heraus und stoßen in den Daten bald auf Mohammed Makhlouf, den 2020 verstorbenen Onkel von Syriens Diktator Bashar al-Assad. Er hatte demzufolge 1993 ein Konto eröffnet. Der Name Makhlouf ist verrufen in Syrien. Die Familie war lange eng mit Assad verbunden und hat finanziell enorm davon profitiert. Außerdem sehen wir ein erst 2011 geschlossenes Konto von Khaled Mutaher El-Kamish, der mehr als 3 Jahrzehnte jemenitischer Geheimdienstchef war und sich möglicherweise ein Notfallpaket zurechtgelegt hat. Und dann ist da ja noch Libyen. Schon einmal, im Jahr 2016, haben wir uns auf die Spur des verschollenen Vermögens von Muammar al-Gaddafi gemacht. Wie Hosni Mubarak hat auch er sein Land jahrzehntelang autokratisch regiert, bis sich die libysche Bevölkerung gegen ihn erhob. Am Ende war Gaddafi tot. Die Suche nach seinem Geld dauert allerdings bis heute an. Etliche Gaddafi-Millionen wurden bereits in Italien, Deutschland und den USA gefunden. Der große Teil aber bleibt verschollen. Gaddafi hat über ein Geflecht aus anonymen Briefkastenfirmen, geheimen Konten und undurchsichtigen Firmenbeteiligungen ein märchenhaftes Vermögen auf die Seite geschafft. Das Öl hat Gaddafi reich gemacht. Insgesamt soll der ehemalige Offizier laut Expertenschätzung zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar besessen haben. Forscher untersuchten zum Beispiel, wie viel Geld Libyen durch verkauftes Öl einnahm und wie sich die Staatsausgaben dazu entwickelten. Sie stießen dabei über Jahre auf milliardenschwere Lücken und schlossen daraus, dass der Diktator es veruntreut haben musste. Für das Rückführen des Vermögens ehemaliger Diktaturen gibt es einen stehenden Begriff, Asset Recovery, und ein Übereinkommen der Vereinten Nationen, in dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, unterschlagene Gelder aufzuspüren und zurückzugeben. Die libysche Übergangsregierung gründete nach dem Tod Gaddafis eine eigene Behörde dafür. Es wurden Belohnungen ausgelobt, und so machten sich libysche Ermittler, ausländische Detektive und allerlei Glücksritter, auch Ten-Percenter genannt, weil ihnen als Belohnung etwa 10% der Summe versprochen wurden, auf die Suche. 2014 bildete das libysche Parlament sogar einen eigenen Ausschuss für die Bemühungen. Einige Spuren führten die Jäger des verlorenen Gaddafi-Schatzes nach Südafrika, nach Großbritannien, nach Dubai und auf die Spuren einiger Vertrauter des nahöstlichen Autokraten. Bei der Suche, so hören wir von einer Libyerin, die daran beteiligt ist, steht unter anderem ein Mann namens Ali Ibrahim Dabaiba im Fokus. Er gehörte einst zum engsten Kreis Gaddafis, zu den Gefährten des Führers, wie man die Clique in Libyen nannte. Die gigantische staatliche Behörde Organization for Development of Administrative Centers, ODAC, der er vorstand, erteilte über die Jahre Aufträge in Milliardenhöhe. Viele davon sollen nach Ansicht libyscher Ermittler an Firmen mit Verbindungen zu Dabaibas eigener Familie gegangen sein. Zeitweise wurde Ali Dabaiba sogar via Interpol gesucht. Als sich nämlich Wirtschaftsprüfer die ODAC-Aufträge nach dem Sturz Gaddafis genauer anschauten, stießen sie auf eine doppelte Buchführung. Ein Ex-Berater Gaddafis erklärte Fahn dann später, dass schon früh Unstimmigkeiten bei der Auftragsbehörde ODAC aufgefallen seien, ohne allerdings genauer untersucht worden zu sein. Gaddafi selbst und seine Söhne seien in die Leitung der ODAC verwickelt gewesen, hieß es zur Begründung. Und Dabaiba steht im Verdacht, große Mengen an Staatsgeldern beiseite geschafft zu haben. Unsere Kollegen vom Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, einem weltweit agierenden Recherchenetzwerk, von dem hier noch die Rede sein wird, sind 2018 auf mindestens 16 Bankkonten der Baibas auf Zypern gestoßen, mit etlichen Millionen US-Dollar. Und damit definitiv mehr, als er jemals mit seinem ODAC-Gehalt von umgerechnet 15.600 Dollar pro Jahr ist die Rede, hätte anhäufen können. Laut OCCRP soll ein libyscher Geschäftsmann namens Ahmed L. dabei Iba geholfen haben, sein Netz an Briefkastenfirmen aufzubauen. L. taucht mit mehreren Konten in den Daten der Credit Suisse auf. Alle wurden erst nach seinem Tod im Jahr 2014 geschlossen. Ein von seiner Familie beauftragter Anwalt erklärte, L. habe stets gesetzmäßig gehandelt. In einem der OCCRP-Artikel über Dabei Iba lesen wir, dass der Chefbuchhalter von L. im Jahr 2000 an einen Credit Suisse-Manager schrieb, dass L. eine Vollmacht habe, Dabei Iba bezüglich seiner Bankkonten bei der Bank zu vertreten. Demnach hatte Dabei Iba mehrere Konten bei Credit Suisse und mit etwas Glück auch in unseren Daten. Tatsächlich stoßen wir auf ein Konto, das auf den Namen von Dabei Iba läuft, 1990 eröffnet und 2012 geschlossen wurde. Außerdem finden wir mehrere Konten auf den Namen eines Briten, der den libyschen Ermittlern nach unseren Informationen schon öfter im Zusammenhang mit Dabei Iba aufgefallen ist. Ob Libyens Ermittler diese Funde interessieren, ist fraglich. Denn mittlerweile ist der seit Mai 2021 amtierende libysche Premier für die Suche nach den versteckten Gaddafi-Geldern zuständig. Und der Premier ist Dabei Ibas Cousin Abdul Hamid Dabei Iba. Wir legen derweil unsere Funde noch einmal zusammen auf den Tisch und kategorisieren sie. Die Mubaraks, Dabei Iba und Salem haben ihre Konten bei der Credit Suisse schon vor Ausbruch der Proteste eröffnet und befüllt. Als der Aufstand in Tunesien beginnt und sich bald in Ägypten, in Bahrain, im Jemen, in Jordanien fortsetzt, als tausende Demonstranten ums Leben kommen, holen vermutlich etliche Kundenbetreuer tief Luft. Wenig später wird Gaddafi aus einem Abwasserrohr gezogen und umgebracht, Mubarak unter Hausarrest und später vor Gericht gestellt, während Jemens Präsident Abdullah Saleh zunächst nach Saudi-Arabien flieht und später zurücktritt. Auch in Jordanien kommt es Anfang 2011 zu großen Demonstrationen. Zwar hofieren die EU und die USA das Land, auch ist die Meinungsfreiheit größer, doch viele Menschen sind arm und der Frust der Bevölkerung groß. Die Wut richtet sich auch gegen König Abdullah II. Bin al-Hussein. Ihn und seine Entourage haben wütende Demonstranten längst Ali Baba II. Und seine 40 Diebe getauft. Das Bild vom bescheidenen Herrscher hat Risse bekommen. Dazu passen die 6 Credit Suisse-Konten, die wir in unseren Daten finden und den Angaben zufolge Firmen des Königs gehören. Viele Millionen Franken lagen zu Höchstzeiten auf den Konten, die zwischen 2008 und 2014 eröffnet wurden. Während sich das Geld häufte, flossen mehrere Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe nach Jordanien. Allein aus Deutschland kamen jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro in das Land. Im Jahr 2019 waren es nach Regierungsangaben mehr als 510 Millionen Euro. Eine von Abdullah II. Beauftragte Anwaltskanzlei ließ vor Redaktionsschluss dieses Buches 2 Antwortfristen verstreichen, bestätigte indirekt aber die Existenz von Credit Suisse-Konten des Königs. Als die bunte Protestkoalition aus Lehrern, pensionierten Soldaten, Arbeitern, Linken und Studenten in Amman durch die Straßen zieht, tut der König, was er immer getan hat, wenn es nicht so läuft, wie er will. Er feuert die Regierung. Zum 8. Mal in 12 Jahren. Premierminister Samir Rifai muss am 1. Februar 2011 zurücktreten. Die Opposition fordert prompt Ermittlungen wegen Korruption. So weit kommt es allerdings nicht. Wir sehen, wenige Monate später eröffnet Samir Rifai ein Konto in der Schweiz, wo er bereits eins hat, und 2 Jahre später noch eins, diesmal ein Firmenkonto, und zwar mit seiner Frau. Zeitweise liegen dort, zusammengerechnet, mehr als 10 Millionen Franken. Mit jedem unserer Funde wächst das Problem für die Credit Suisse. Einzelfälle kann man meist erklären. Aber die Ballung von Problemfällen in unseren Daten, die wir schon nach einigen Wochen feststellen können, lässt uns vermuten, dass da noch mehr zu finden ist. Es wirkt, als hätte die Bank ihre Kunden nicht sorgfältig ausgewählt, und genau dem wollen wir nachgehen. Wir wollen prüfen, ob weitere Bad Boys zu finden sind. Folterer, das engste Umfeld von Diktatoren, Geheimdienstmitarbeiter und ähnliche Kaliber. Dafür brauchen wir allerdings Kolleginnen und Kollegen aus den einschlägigen Ländern, die ihre großen Namen kennen. Wir brauchen Hilfe. Wir beschließen, das Team wieder zusammenzurufen, die vielen investigativen Reporterinnen und Reporter aus der ganzen Welt, mit denen wir schon etliche andere internationale Projekte gestemmt haben, die Panama Papers, die Luxemburg Leaks, die China Cables und etliche mehr. Manchmal waren wir 400 Reporterinnen und Reporter, manchmal 40, je nachdem, wie groß das Projekt wurde. Und wir sind ziemlich sicher. Sobald wir erzählen, dass wir einen Leak von einer großen Schweizer Bank haben, werden die meisten, die wir fragen, augenblicklich mitmachen wollen. Was wir unterdessen schon angehen können, wir machen uns auf die Suche nach Deutschen. Zwar hat die Quelle uns offenbar einen Ausschnitt zur Verfügung gestellt, in dem Deutsche eine kleine Minderheit sind, aber ein paar hundert deutsche Staatsbürger können wir herausfiltern. Diese ordnen wir dann nach den Höchstbeträgen ihrer Konten und staunen. Das sind Deutsche mit dreistelligen Millionenbeträgen. Und das eigentlich Erstaunliche daran, die Namen von einigen, die 50 Millionen Schweizer Franken und mehr besitzen oder besaßen, haben wir noch nie gehört. Und noch nicht einmal Google hilft weiter. Wir fangen an, die Namen richtig zu recherchieren, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wer die Kontoinhaber sind. Dabei stoßen wir auf den Namen Eduard Seidel und stutzen. Wir finden ein Konto, bei dem in der Spalte höchster Kontostand spektakuläre 54 Millionen Schweizer Franken vermerkt sind. Aber Seidel ist kein Abkömmling einer großen Dynastie, kein Sportstar, kein Oligarch. Wie kann er derart viel Geld zusammengetragen haben? Nur ein paar Minuten und einige englischsprachige Veröffentlichungen später wissen wir, Eduard Seidel war ein leitender Angestellter bei Siemens. Und er war tief in die Siemens-Affäre von 2006 verwickelt, den wohl größten Bestechungsskandal, den es in Deutschland je gegeben hat. Seidel war viele Jahre Siemens-Chef in Nigeria, wo er reihenweise hochrangige Politiker bestochen hat. Deswegen geriet er ins Visier deutscher Ermittler und auch nigerianischer. Eduard Seidel wurde 2008 in München für sein Tun verurteilt. Und so jemand hatte da so viel Geld liegen? Die Fragezeichen in unseren Augen werden immer größer. Wir gehen unsere Daten durch und stellen fest, dass Seidel tatsächlich gleich mehrere Schweizer Konten hatte. Das interessanteste davon ist jenes, auf dem die 54 Millionen Franken lagen, und zwar im Frühjahr 2006. Wenige Monate bevor Polizei und Staatsanwaltschaft den Siemens-Hauptsitz durchsuchten und die Affäre ihren Lauf nahm. Wir stellen auch fest, dass laut der Daten auch 10 Jahre später, 2016, immer noch mehr als 10 Millionen Franken auf dem Konto liegen, das Seidel demnach 1989 eröffnet hat. Das ist, vorsichtig formuliert, äußerst erstaunlich. Wie kam Seidel an mehr als 50 Millionen Franken? War es Siemens Geld? Hier schließt sich ein Kreis, und damit wären wir wieder bei den Diktatoren. Die Siemens-Affäre konnte nur deswegen aufgeklärt werden, weil Schweizer Ermittler Ende der 90er Jahre aus Nigeria darauf hingewiesen wurden, dass der ehemalige Diktator des Landes, Sani Abacha, viele Millionen an Bestechungsgeldern von Schweizer Konten erhalten hatte, auch von Siemens. 4. Ein gut inszeniertes Märchen. Immer wieder öffnen wir jene Nachricht, in der unsere Quelle ihr Tun erklärt. Die Klarheit darin ist jedes Mal wohltuend. Unter anderem beklagt unsere Quelle, dass Staaten ohne sogenannten automatischen Informationsaustausch wehrlos sind gegen Steueroasen mit gesetzlich verankertem Bankgeheimnis, weil dadurch Firmen und Superreiche Steuern hinterziehen und sogar Geld aus illegalen Unternehmungen waschen könnten. Länder, die sich untereinander auf einen automatischen Informationsaustausch geeinigt haben, tauschen mindestens einmal im Jahr Informationen über Kontoinhaber aus. Bekannt gegeben werden Steuernummer, Geburtstag und Geburtsort, Kontostand sowie Zinsen und Dividenden. So erfährt die Bundesrepublik beispielsweise, ob deutsche Staatsbürger ein Konto in Frankreich haben und wie viel darauf liegt. Auf dieser Grundlage können dann Steuern erhoben werden. Der Aspekt, den unsere Quelle beschreibt, taucht in der innerschweizerischen Diskussion nur selten auf. Dass andere, vor allem ärmere Staaten, hilflos zusehen müssen, wie die Schweiz den Vorhang zuzieht. Die Bürger beobachten, wie korrupte Eliten Unmengen an Geld außer Landes schaffen. Geld, das oftmals eigentlich dem Staat gehört, können aber nichts tun. Ein Problem, das die in Kapitel 3 erwähnte indonesische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin Sri Mulyani Indrawati prägnant beschreibt. Wenn politisch exponierte Personen sich bereichern, bringen sie die Menschen um die Chance, sich aus Armut und Elend zu befreien. Für alle, die sich bereichern und für diejenigen, die ihnen dabei behilflich sind, darf es keine Straffreiheit und keine sicheren Zufluchtsorte geben. Dieser Aspekt ist dutzende Male ausgesprochen worden, wird nicht angezweifelt und spielt doch in der Schweizer Debatte keine größere Rolle. Ein Bankgeheimnis kennen unzählige Staaten, auch Deutschland. Niemand kann in München, Frankfurt oder Berlin einfach so in eine Bank marschieren und den Kontostand anderer Mitbürgerinnen erfragen. Auch wenn das Bankgeheimnis hierzulande nicht gesetzlich verankert ist, verpflichten sich die Banken bei Eröffnung eines Kontos, darüber keine Angaben gegenüber Dritten zu machen. Aber deutsche Behörden, etwa Staatsanwaltschaften, die ein berechtigtes Interesse haben, die können sich sehr wohl Konten öffnen lassen. Ähnlich sieht es aus, wenn Anfragen aus dem Ausland kommen, die auf Gesetzen basieren, wie sie so oder ähnlich auch in Deutschland zu finden sind. Insofern hat Deutschland ein ziemlich weiches Bankgeheimnis. Auf einem Spektrum wäre das deutsche Bankgeheimnis nah an einem Ende und das Schweizer Bankgeheimnis relativ weit auf der anderen Seite. In der Schweiz dürfen auch inländische Behörden nicht so ohne weiteres wegen Steuerdelikten Konten öffnen und ausländische Stellen noch viel weniger. Der Kern des legendären Schweizer Bankgeheimnisses ist in Artikel 47 des Schweizerischen Bankengesetzes beschrieben. Darin heißt es trocken, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe werde bestraft, wer vorsätzlich ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist. Das gleiche Schicksal droht einer Person, die andere zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht oder aber ein ihr offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. Noch härter trifft es Personen, die sich oder einem anderen durch eine Handlung auch noch einen Vermögensvorteil verschaffen. Dann drohen gleich bis zu 5 Jahre Haft und damit ist es nach Schweizer Recht schon ein Verbrechen und nicht mehr nur ein Vergehen. Verkürzt, es ist nach Artikel 47 illegal, interne Bankeninformationen weiterzugeben. Das gilt übrigens ganz generell. Schon die Information, ob jemand überhaupt ein Konto hat, ist geschützt. Auch die Mitteilung, dass jemand kein Konto bei einer bestimmten Bank hat, ist illegal. Und prinzipiell gilt das sogenannte Offenbarungsverbot bis auf wenige Ausnahmen auch gegenüber staatlichen Behörden. Kritiker sprechen deshalb auch von einem Steuerhinterziehergeheimnis. Denn dank dieser Regelung kann ein Kontoinhaber ein Konto vor dem Staat geheim halten. Hier trennt die Sprache die Gegner und die Verfechter des Gesetzes. Die Schweizer Freunde des Artikels 47 sprechen nämlich vom Bankkundengeheimnis. Das Bankgeheimnis gilt übrigens auch für Schweizer. Wenn ein Züricher im Kanton Bern ein Konto bei einer Bank hat, erfährt die Steuerbehörde in Zürich davon nichts. Das Gesetz bedeutet für uns, jedenfalls auf den ersten Blick, dass wir uns strafbar machen könnten. Denn wir haben ja durchaus vor, ein uns offenbartes Geheimnis später noch weiteren Personen zu offenbaren. Ehrlich gesagt sogar sehr vielen weiteren Personen, sogar Hunderttausenden weiteren Personen. Allen Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern nämlich. Als wir die Credit Suisse-Daten in unserem sicheren Briefkasten fanden, hätte also die erste Person, die die beigelegte Nachricht der Quelle gelesen hatte, Stillschweigen bewahren müssen? Hätte sie die Daten nicht weitergeben und schon gar nicht darüber reden dürfen, um sich nicht strafbar zu machen, dann hätten wir keinen Missstand finden und erst recht nicht belegen können. Wir bitten um einen Termin bei unseren Juristinnen und Juristen bei der Süddeutschen Zeitung, um diese Frage zu klären. Keiner von uns würde gern beim nächsten Schweizbesuch festgenommen werden. Wir wollen außerdem klären, was das Gesetz für Schweizer Journalistinnen und Journalisten bedeutet. Normalerweise arbeiten wir bei jedem Thema, das die Schweiz tangiert, mit dortigen Medien zusammen. Was würde das für Sie bedeuten? Gleichzeitig schauen wir uns an, woher dieses bedeutsame Gesetz kommt. Tatsächlich reichen die Ursprünge des Schweizer Bankgeheimnisses bis ins 18. Jahrhundert. Bereits 1713 verbot das Parlament im Kanton Genf, Banken Informationen über ihre Kunden zu teilen. Allerdings galt das nur dort. Mehr als 150 Jahre später, im Jahr 1872, wurde das Strafgesetzbuch des Kantons Basel-Stadt veröffentlicht. Es gilt als Vorläufer des Bankgeheimnisses. Als 1915 einige Sozialdemokraten im Nationalrat fordern, dass Banken den Steuerbehörden die zur Steuererhebung nötigen Informationen übermitteln sollen, erfolgt ein großer Aufschrei. Der konservative Alfons von Streng aus dem Kanton Thurgau sieht Gefahren für die berechtigten Interessen der Banken. Er spricht sogar von möglicher Inquisition. Am Ende werden 97 Stimmen gegen den Vorschlag abgegeben und nur 19 dafür. Als 1919, also 4 Jahre später, von den Sozialdemokraten nochmal ähnliche Forderungen aufkommen, argumentiert die Vereinigung von Vertretern des Schweizer Bankgewerbes in ihrem Jahresbericht, dass dies der traditionellen Diskretion zuwiderlaufe und sicherlich etliche Einlagen abgezogen würden. Es schade also dem Geschäft. Im selben Jahr wird in Deutschland die erste Vermögenssteuer eingeführt. Der Erste Weltkrieg ist gerade zu Ende, das Kaiserreich Geschichte und die Staatskassen sind leer. Der erste Finanzminister der jungen Weimarer Republik, Matthias Erzberger, führt das Reichsnotopfer ein. Mit einer einmaligen Sonderabgabe will er die Staatseinnahmen steigern, um unter anderem die Reparationszahlungen erbringen zu können, die der Friedensvertrag von Versailles vorsieht. Das Vorhaben geht schief und trifft vor allem die Besitzer kleinerer Vermögen, weil die, die am meisten abgeben sollen, ihr Kapital ins Ausland bringen oder die Zahlungen herauszögern können. Die Schweiz hat, so beschreibt es der Historiker Sébastien G., zu diesem Zeitpunkt schon erkannt, welche wirtschaftliche Gelegenheit die Kapitalflucht aus den Nachbarländern für ihre Banken bietet. In Schweizer Bankenkreisen erkennt man jedoch bald, dass die Steuererhöhungen in mehreren Ländern ihnen eine interessante Möglichkeit boten, die Anziehung von ausländischem Kapital in die Schweiz, um die als exorbitant empfundene inländische Besteuerung zu umgehen, so G. Die Schweizer Diskretion wird von einer Tradition zum Geschäftsfaktor. Obwohl das strenge Bankgeheimnis zu dieser Zeit noch nicht im Gesetz festgeschrieben ist und noch nicht für das ganze Land gilt, wird die Schweiz international nicht nur als besonders diskret wahrgenommen, sondern sogar schon als Steueroase, wie der Schweizer Historiker Christoph Farquet in seiner Dissertation zeigt. Er verweist unter anderem auf ein Zitat des Schweizer Berichterstatters im Völkerbund, der 1925 notiert, dass die Schweiz bei anderen Ländern im Verdacht stehe, ein Hehler rechtswidrig geflüchteter Kapitalen zu sein. Diesen Verdacht bestätigt eine Razzia der französischen Polizei, die im Oktober 1932 die Räume der Pariser Filiale der Basler Handelsbank durchsucht und 2 Bankangestellte festnimmt. Ein Whistleblower hat der Polizei einen Tipp gegeben. Es geht um hunderte Konten, deren Inhaber Steuern hinterzogen haben sollen. Bei der Durchsuchung treffen die Ermittler auf Kunden mit Taschen voller Geld. Die Untersuchungen werden ausgeweitet. Am Ende sind es rund 2000 Personen, die ihr Geld vor den Behörden versteckt haben, um einer Besteuerung zu entgehen, darunter einige der reichsten Männer des Landes. Auch 2 Bischöfe. Dutzende Generäle, 3 Senatoren und ehemalige Minister sind darunter. Schon damals gab es also Whistleblower, denen das Tun der Schweizer Banken aufstieß und, Jahrzehnte bevor deutsche Ermittler Steuer-CDs ankauften, andere Länder, die ihre Bürger dabei erwischten, wie sie mit Hilfe von Schweizer Banken Steuern hinterzogen. In der Schweiz war damals von Spionen die Rede, wenn Menschen wie der deutsche Arthur Pfau beschrieben wurden. V. hatte 1931 versucht, Schweizer Bankangestellte zu überreden, Informationen über deutsche Kunden zusammenzutragen. Er wurde festgenommen und des Landes verwiesen, aber er war wohl nicht der Einzige. Ein Historiker schreibt von unzähligen solchen Versuchen und manchmal waren offenbar auch deutsche Amtsstellen direkt involviert. Schweizer Medien, Schweizer Banker und Schweizer Bevölkerung waren sich weitgehend einig. Die deutschen Ermittlungen und die Kritik seien ein Angriff auf die Schweiz und eine veritable Hasskampagne. Die Bankspionage aus dem Ausland wurde sogar dezidiert von Vertretern des schweizerischen Justizministeriums thematisiert, als 1934 das geplante Bankengesetz vorbereitet wurde. Offiziell schlug dann erst mit der Verabschiedung dieses Gesetzes am 8. November 1934 die eigentliche Geburtsstunde des nationalen Bankgeheimnisses. Praktisch war es aber längst Alltag. Der Historiker Robert U. Vogler, der selbst lange Jahre für die UBS-Bank gearbeitet hat, schreibt 2000 in den Schweizer Monatsheften, mit dem Bankgeheimnis sei zusätzlich eine rechtliche Grundlage auf nationaler Ebene geschaffen worden, zum Schutze ihrer Kunden und unbesehen ihrer Herkunft. Zuvor habe das Bankgeheimnis de facto seit langer Zeit existiert, aber es sei eben nicht in Rechtsprechung verankert gewesen. Dieses Gesetz von 1934 sorgt also erstmals dafür, dass die Verletzung des Bankgeheimnisses eine Straftat wird. Bisher waren solche Indiskretionen eine Sache zwischen der Bank und dem Kunden. Nun bürgt gewissermaßen der Staat für die Geheimnisse. Das Gesetz war alles andere als umstritten. Es gab im Nationalrat nur eine Gegenstimme und 119 Abgeordnete, die dafür waren. Im Ständerat, der zweiten Abgeordnetenkammer der Schweiz, in der die Vertreter der Kantone sitzen, gab es gar keine Gegenstimme. Die Verabschiedung vollzog sich laut dem Historiker Stefan Tobler praktisch spur- und geräuschlos. Weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit habe es dazu Diskussionen gegeben. Ohnehin sei bis heute ungeklärt, wer der Urheber des ominösen Artikel 47 des Bankengesetzes war, schreibt Tobler in seinem Buch »Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis«. Fest steht aber, dass das Gesetz am 1. März 1935 in Kraft trat. Zwei Jahre zuvor waren in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht gekommen. Sie begannen sofort, Regimegegner und Minderheiten zu unterdrücken und zu verfolgen. Einigen wenigen von ihnen gelang es noch, in die Schweiz zu reisen und dort Konten zu eröffnen, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Dort konnten sie auf ihre Verfolger treffen, denn auch diese legten hier Geld an. Dazu gehörten Hitlers Wirtschaftsminister Hjalmar Schacht und die später verurteilten NS-Kriegsverbrecher Hermann Göring und Joachim von Ribbentrop. Die Reichsbank transferierte tonnenweise Gold in die Schweiz und bekam im Gegenzug Devisen. Ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg hat die Credit Suisse selbst aufgearbeitet. Das Ergebnis wirft kein gutes Licht auf die Bank, die damals noch SKA hieß. Zunächst einmal habe sie an sogenannten Arisierungen mitgewirkt. Sie kam Überweisungsaufträgen von Kunden nach, obwohl ihr bekannt sein musste, dass diese Kunden von deutschen Behörden zur Auftragserteilung gezwungen worden waren, schreibt Josef Jung, der hauseigene Historiker der Credit Suisse, in seinem Buch »Von der Schweizerischen Kreditanstalt zur Credit Suisse Group«. Und es geht noch weiter. Die Bank habe Raubgut und Raubgold erworben, obwohl sie von deren völkerrechtswidrigem Erwerb wusste oder bei genügender Sorgfalt hätte wissen müssen. Außerdem hätten allerlei Nazis bei der Bank Konten unterhalten, darunter etwa vier namentlich nicht genannte Kriegsverbrecher, die bei den Nürnberger Prozessen verurteilt wurden. Also neben Ribbentrop und Göring noch zwei weitere. Die Schweizer Banken konnten sich dabei auf ein ehernes Prinzip der Eidgenossenschaft berufen, die Neutralität. Seit dem Wiener Kongress 1814-1815 schlägt sich die Schweiz bei internationalen Konflikten nicht mehr auf eine Seite. So war es im 19. Jahrhundert zwischen den Großmächten Frankreich und Österreich, aber auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Wer sich nicht auf die Seite einer Konfliktpartei stellt, geht im Falle einer Niederlage auch nicht unter. Auch aufs Geschäftliche übertragen hat dies nur Vorteile. Denn wer mit zwei Konfliktparteien statt nur mit einer Geschäfte macht, der macht mehr Profit. Dass die Schweiz Nazi-Gelder akzeptierte, sorgte bei vielen Zeitgenossen und auch Eidgenossen für Entsetzen. So schrieb der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt: Die Schweiz stand Schmiere beim Weltverbrechen und unsere sauberen Hände sind unsere Schande. Als am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg endete, lagen große Teile Europas in Trümmern. Millionen Männer und Frauen waren ermordet oder vertrieben worden, entwurzelt und mittellos. Wer lebte, dem drohten Hunger und eisige Winter. Die erste Arbeit bestand darin, die Trümmer beiseite zu schaffen. Die Schweiz hingegen war weitgehend unversehrt geblieben. Einige Bomben hatten aus Versehen Schweizer Boden getroffen. Einige Schüsse waren 1944 über die Grenze geschossen worden, als italienische Partisanen vor den Faschisten ins schweizerische Onsernone-Tal geflohen waren. Die Industrie aber war weitgehend unbeschadet geblieben. Es war beschämend, aber Tatsache, dass die Schweiz während des Krieges Geld verdient hat, schreibt der US-amerikanische Historiker Jonathan Steinberg in seinem Standardwerk »Why Switzerland? Warum die Schweiz?« Der Bankensektor des Landes erlebte in den folgenden Jahren einen regelrechten Boom. Schon bald war die Schweiz weltgrößter Finanzplatz hinter London und New York. Internationale Eliten flogen ein, gern mit dem Privatflieger. Schon damals regte sich Kritik aus dem Ausland. Das Land stand nach Beobachtung des Historikers Tobler unter dem ständigen Verdacht, unter dem Deckmantel des Bankgeheimnisses, als Base for Financial Privacy krumme Geschäfte zu tätigen. Der britische Labour-Abgeordnete und spätere Premier Harold Wilson sprach schon 1956 von einem Refugium für Fluchtgeld, also illegales Geld, das aus dem Ausland, vor allem von korrupten Eliten, in die Schweiz gebracht wird. Daran klebt Blut, kritisierte der niederländische Senator Paul Kaptein 1962 vor dem Europarat in Straßburg. Der Investigativjournalist Tom Bauer, der in dem Buch »Das Gold der Juden, die Schweiz und die verschwundenen Nazi-Milliarden« die Rolle der Schweizer Banken im Zweiten Weltkrieg nachzeichnet, formuliert noch etwas deftiger. Von der einzigartigen Geheimhaltung profitierend, war die kleine Brut der Schweizer Banker gieriger und unmoralischer geworden als die meisten. Das Bild von der Alpentrutzburg für Schwarzgeld wurde durch ein Buch des amerikanischen Journalisten und Historikers Theodore Reed Fehrenbach zementiert. Es wurde 1965 veröffentlicht, hatte den Titel »The Swiss Banks« und wurde ein Bestseller. Der Autor trug darin alles zusammen, was die Schweiz schlecht aussehen ließ, etwa dass Kommunisten über schweizerische Finanzgesellschaften Spione finanzieren würden, dass das Land ein Versteck für geraubtes und gestohlenes Geld sei, dass die Schweiz allzu gern Beihilfe zur Steuerhinterziehung leiste und Korruption ganz allgemein ermögliche. In der Folge berichten Medien weltweit. Und das Echo war verheerend, vom Spiegel über den französischen Express bis hin zum US-amerikanischen Magazin Newsweek wurde die Schweiz kritisiert. Selbst die wirtschaftsfreundliche Financial Times prangerte die Schweizer Besessenheit mit dem Bankgeheimnis an. Die helvetischen Geldinstitute reagierten, wie dem Jahresbericht der Schweizer Bankenvereinigung zu entnehmen ist, durch die Platzierung aufklärender Artikel und Informationen über die Schweizer Banken und das oft falsch verstandene Bankgeheimnis in der Weltpresse, sowie eine 1966 in den USA veröffentlichte Broschüre mit dem Titel »Die Wahrheit über das Schweizer Bankgeheimnis«. Etwa zur selben Zeit unterstützte die Schweizer Bankenindustrie eine Legende, die der renommierte Schweizer Historiker Peter Hug mit hemmungsloser moralischer Selbstüberhöhung nicht ganz falsch beschreibt. Die Legende nämlich, das Bankgeheimnis sei entstanden, um jüdische Vermögen in der Schweiz vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Diese Erzählung, die Peter Hug als gut inszeniertes Märchen klassifiziert, ging tatsächlich um die Welt. Wir schütteln uns ein wenig, als wir bei ihm nachlesen, wo diese Legende zuerst auftauchte. In einem namentlich nicht gezeichneten Aufsatz des Kundenmagazins der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse, aus dem Jahr 1966. Ausgerechnet die Bank, die später das Geld einiger der grausamsten Diktatoren dieser Erde horten sollte, spielte eine tragende Rolle bei dem Versuch, das Bankgeheimnis in moralische Gewänder zu kleiden. In dem Aufsatz wird über die Wurzeln des Bankgeheimnisses behauptet, bemerkenswerterweise sei es die intensiv betriebene Spionage nach jüdischem Geld gewesen, die 1934 die Schweiz veranlasst habe, zum Schutze der Verfolgten das Bankgeheimnis zu verschärfen, es straffer zu umschreiben und seine Verletzung unter Strafsanktion zu stellen. Dadurch sei nicht weniger erreicht worden, als dass die Schweiz Tausenden von Menschen Vermögen und Existenz gerettet habe. Wir schlucken und lesen nochmal: Zum Schutze der Verfolgten? Das Schweizer Bundesarchiv schreibt auf seiner Homepage trocken, die Schweizer Behörden hätten damals jüdischen Vermögen keine besondere Beachtung geschenkt, entgegen der landläufigen Behauptung. Auch der Historiker Stefan Tobler spricht von Legendenbildung. Der bereits erwähnte Sebastian G. hält fest, dass die Credit Suisse-Version nicht zu den Fakten passe. Und wir können hier sogar Robert Vogler zitieren, den früheren Pressesprecher der Schweizer Großbank UBS, der die Version des moralisch begründeten Bankgeheimnisses ganz klar ins Reich der Mythen verweist. Dafür gebe es keinen Beleg. Den Fakten zum Trotz ist die Legende bis heute wirkmächtig. Nicholas Shackson, englischer Journalist und Spezialist für Steueroasen, resümiert in seinem Buch Schatzinseln: Auch wenn die Geschichte, wonach das Schweizer Bankgeheimnis seinen Ursprung in der Sorge um die deutschen Juden hat, ein Mythos ist, wird sie weithin als Tatsache angesehen. Die Wahrheit ist banaler und weniger heroisch. Tom Bauer berichtet in seinem Buch »Das Gold der Juden, die Schweiz und die verschwundenen Nazimilliarden«, dass der Schweizer Botschafter in Berlin die Nazis aufforderte, in Pässe von Juden ein J zu stempeln. So könne man sie bei der Einreise in die Schweiz von nichtjüdischen Deutschen unterscheiden und sie im Zweifel abweisen. Außerdem forderten die Schweizer, dass mehr deutsche Grenzbeamte an die Schweizer Grenze versetzt würden, um die Einreise von Juden zu verhindern. Nach der Reichspogromnacht wurden Juden an der Grenze abgewiesen, selbst als schon Berichte von Konzentrationslagern die Runde machten. Stattdessen mussten jüdische Gemeinden in der Schweiz für die Aufnahme von Juden aus dem Deutschen Reich zahlen. In den folgenden Jahrzehnten scheiterten mehrmals Versuche, das Schweizer Bankgeheimnis einzuschränken. Einmal, 1979, sammelten die Schweizer Sozialdemokraten mehr als 100.000 Unterschriften für die Initiative gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und der Bankenmacht. Die von linken und kirchlichen Kreisen getragene Initiative forderte die Aufhebung des Bankgeheimnisses gegenüber Steuerbehörden. Außerdem sollte Amtshilfe erleichtert werden. Die Banken waren alarmiert. Die Bankiersvereinigung legte prompt ein über 100 Seiten langes Argumentarium vor. Darin wird ausgeführt, das Bankgeheimnis diene dem Schutz der Privatsphäre. Wir leben in unserem kleinen Staat sehr eng auf kleinstem Raum dicht bevölkert beieinander und können einander viel zu stark beobachten, weshalb das Bedürfnis nach Persönlichkeitsschutz besonders groß ist. Ganz besonders im Bereich seiner finanziellen Verhältnisse legt der Schweizer großen Wert auf Diskretion. Was die Ausländer angeht, die Geld in der Schweiz anlegen, sehen die Banken die Steuerflucht als Symptom einer falschen Politik. Steuerhinterziehung ist in erster Linie eine Folge überhöhter Steuern. Es liegt am ausländischen Staat selbst, mit vernünftigen Steuersätzen eine gute Steuermoral zu schaffen. Feinsinnig machen sie dann den Unterschied zwischen kriminell und, nun ja, nicht kriminell auf. Legal erworbenes Geld ist aber für uns nicht kriminell, auch wenn es unter Verletzung von ausländischen fiskal- und devisenrechtlichen Bestimmungen in die Schweiz gelangt. Sowohl der Bundesrat als auch das eidgenössische Parlament lehnten die Volksinitiative 1979 ab. Die Sozialdemokraten blieben dennoch dabei und versuchten sich mit einer Allianz links der Mitte, ohne Erfolg. Bei der Abstimmung im Mai 1984 stimmten nur 26,9% für die Initiative und mehr als 73% dagegen. Das Bankgeheimnis blieb bestehen und seine Verteidiger waren nicht gewillt, zurückzuweichen. Kaspar Villiger, FDP, von 1995 bis 2002 Schweizer Bundespräsident, betont immer wieder, das Bankgeheimnis ist nicht verhandelbar. Gleichzeitig stieg über die Jahre die Summe des am Finanzplatz Schweiz verwalteten Geldes gewaltig. 1970 waren es noch 164 Milliarden Schweizer Franken, 1980 schon 536 Milliarden, 1990 dann 1.620 Milliarden und im Jahr 2000 gar 3.497 Milliarden Franken, also fast 3,5 Billionen. Diese Zahlen stammen von Historiker Tobler, der dazu lapidar festhält, diese Gelder waren zum größten Teil in ihren Heimatländern nicht deklariert. Schätzungen zufolge waren sogar bis zu 80% der in der Schweiz eingelagerten Gelder Schwarzgeld. Das lesen wir und schauen in unsere Daten. Wir haben tausende Konten, die in den Jahren eröffnet wurden, in denen demnach offenbar der Großteil der Kunden Steuerhinterzieher waren. Wir haben also vermutlich das Schwarzgeld direkt vor uns. Wir finden in den Daten sogar Hinweise auf eine Einheit in der Bank, die nur mit der diskreten Verwaltung von Nummernkonten befasst war. Also machen wir uns in der echten Welt auf die Suche nach Personen, die diese Einheit kennen könnten oder vielleicht selbst Teil davon sind oder waren. Unsere Hoffnung ist begrenzt. Vermutlich wird niemand aus der Bank mit uns sprechen. Dafür sorgt das Bankgeheimnis und speziell jener Artikel 47 des Bankengesetzes, der Gefängnis vorsieht für den Bruch. Aber wir probieren es dennoch, mit größter Vorsicht, und sprechen einige Leute an. Und wir kommen tatsächlich ins Gespräch. 5. Das Millionenrätsel. Bei jeder guten Geschichte entwickelt man als Journalist irgendwann ein Gefühl für das, was man da vor sich hat. Und wir sind nun, nach einigen Wochen mit unseren Schweizer Kontodaten, nicht nur überzeugt davon, dass die Daten grundsätzlich authentisch sind, sondern auch davon, dass wir hier wichtiges Material vor uns haben. Wir konnten problemlos Fakten überprüfen und wir haben schnell Namen gefunden, die uns auf die Fährten von Skandalen führen. Als Investigativjournalisten suchen wir Geschichten von hohem öffentlichen Interesse, also solche, deren Veröffentlichung enorm wichtig ist für die Gesellschaft, weil damit Unrecht aufgedeckt oder weiter aufgeklärt wird. Diese Recherche hier unterscheidet sich von anderen dadurch, dass wir Geschichten aus dieser Kategorie nicht nur gerne hätten, sondern unbedingt brauchen, um die von der Quelle, zumindest nach Schweizer Recht, womöglich illegal beschafften Daten nutzen zu können. Und dafür müssen wir nachweisen, dass es um höchstes öffentliches Interesse geht. Aber solche Geschichten finden wir zur Genüge. Darunter fallen etwa Geschichten über Schweizer Konten von politisch besonders exponierten Menschen, also etwa Staatschefs oder ehemalige Staatschefs aus korrupten und autokratischen Staaten. Haben wir. Darunter fallen auch Geschichten über Schweizer Konten von Kriminellen und Geheimdienstmitarbeitern. Haben wir. Hinzu kommen Geschichten über die Bank selbst, über das massive Versagen einer der größten Banken der Welt, die es, trotz anderslautender Versicherungen, über Jahre hinweg nicht schafft, sich von korrupten Kunden zu trennen. Auch solche haben wir. Wir erkennen inzwischen, dass wir in der Süddeutschen Zeitung nur einen Bruchteil der internationalen Geschichten werden veröffentlichen können. Nicht nur, weil manche Recherchen im deutschsprachigen Raum kein großes Interesse finden werden, etwa mögliche politische Korruption auf einer mittleren politischen Ebene in Georgien, sondern auch, weil wir zu wenige sind, um in aller Tiefe auf der ganzen Welt zu recherchieren. Wir brauchen also Hilfe, internationale Kolleginnen und Kollegen, die wissen, wie man investigativ arbeitet. Das Gute ist, wir kennen solche Kolleginnen und Kollegen. Wir haben schon mit ihnen zusammengearbeitet, bei den Luxemburg Leaks, den Panama Papers und den Pandora Papers. Mit vielen sind wir befreundet. In den vergangenen Wochen haben wir die Fühler ausgestreckt und wurden zunächst enttäuscht. Die Koordinatoren des International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, die die meisten großen Recherchen der vergangenen Jahre organisiert haben, bei denen wir dabei waren, fallen dieses Mal aus. Überlastung. Sie koordinieren gerade die Pandora Papers, ein großes Leak aus der Offshore-Welt, das schließlich im Herbst 2021 veröffentlicht wird. Aber dafür lösen wir Begeisterung bei den Kolleginnen und Kollegen aus, die unter dem etwas sperrig benannten Dach des Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, zusammenarbeiten. Auch das Investigativteam des britischen Guardian und jenes von Le Monde steigen mit ein, ebenso die Kolleginnen und Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, WDR, und vom Norddeutschen Rundfunk, NDR, mit denen die Süddeutsche Zeitung seit Jahren bei investigativen Recherchen zusammenarbeitet. Nur eines fehlt noch: ein Projektname. Ein Name, den man im Zweifel auch mal in einem unverschlüsselten Telefonat erwähnen kann und bei dem der Gesprächspartner sofort weiß, worum es geht, ohne dass mögliche unerwünschte Zuhörer etwas verstehen würden. Wir entscheiden uns für Orion, wie das Sternbild, aber vor allem wie das Raumschiff. Damit setzen wir eine kleine Tradition fort. Schon der Projektname Prometheus für die Panama Papers kam aus dieser Ecke, nämlich von einem der Star Trek-Raumschiffe. Und auch der Codename Athena, den die Paradise Papers Recherche intern bekam, leitete sich von einem solchen Gefährt ab. Das OCCRP vereinigt Reporterinnen und Reporter auf 6 Kontinenten und vor allem aus jenen Ländern, aus denen wir besonders viele Kontoinhaber in unseren Daten entdecken, Venezuela etwa, der Ukraine oder aus Pakistan. In der Vergangenheit hat das OCCRP aufgedeckt, wie viele Milliarden aus russischen Betrügereien in Europa gewaschen wurden, wie das aserbaidschanische Regime aus milliardenschweren schwarzen Kassen europäische Parlamentarier, darunter auch Deutsche, bestochen hat oder wie Cyberkriminelle unzählige deutsche Rentner mit erfundenen Investments um ihre Ersparnisse brachten. Die Kolleginnen und Kollegen des OCCRP sind aber nicht nur akribische und unerschrockene Rechercheure. Unter ihnen sind auch Datenspezialisten und Programmierer, wie sie für ein Projekt von dieser Größe unerlässlich sind. Und sie legen schnell los. Innerhalb weniger Stunden haben sie eine mehrfach gesicherte Plattform im Internet aufgesetzt, über die wir Unterlagen durchsuchen können. Sie haben auch gleich noch ein verschlüsseltes Forum eingerichtet, in dem wir unsere Recherchefunde dokumentieren und teilen werden. Schon nach kurzer Zeit sind Dutzende Kolleginnen und Kollegen vom OCCRP an Bord. Unser kleines Raumschiff fliegt los. Das ist nicht nur sehr gut für diese Recherche, weil sofort neue Spuren und neue Ansätze in den Daten gefunden und prompt ins Forum eingetragen werden. Es ist doch eine Freude, mit so vielen idealistischen und begeisterten Menschen zusammenzuarbeiten. Die unvergleichliche Miranda Patrucic aus Bosnien-Herzegowina ist dabei. Die formidable Anne Michel aus Frankreich, die mutige Mafia-Expertin Cecilia Annesi aus Italien, der immer hellwache Brite Paul Lewis, der energiegeladene Projektkoordinator Antonio Baquero oder der meistens etwas grantelnde US-Amerikaner Drew Sullivan, der das OCCRP mit dem dafür meistens gut gelaunten Rumänen Paul Radu gegründet hat. Sie und etliche mehr kennen wir zum Teil schon seit fast 10 Jahren. Dieses Vertrauen ist durch nichts zu ersetzen. Was genau wir dieses Mal haben, erklären wir in Videoschalten. Unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen, versteht sich. Und auch wenn wir schnell spüren, dass unsere Daten auf größtes Interesse stoßen, sind all diese Menschen als kritische Journalistinnen und Journalisten doch immer darauf bedacht, Schwachstellen zu finden. So sehr man sich gegenseitig schätzt und vertraut, am Ende muss die Geschichte den journalistischen und rechtlichen Maßstäben standhalten. Und wenn sie das nicht tut, will niemand damit seine oder ihre Zeit verschwenden. Wir würden gern ein großes Treffen einberufen, in München oder woanders, damit wir das weitere Vorgehen persönlich besprechen können. So arbeiten wir eigentlich immer bei größeren Recherchen. Von Angesicht zu Angesicht versteht man besser, diskutiert man besser und kommt man schneller voran. Aber Covid-19 macht uns vorerst einen Strich durch die Rechnung. Wir beschließen, das Treffen auf einen Zeitpunkt zu verschieben, wenn die Infektionszahlen weniger hoch sind. Und auch wenn wir am liebsten all unsere Energie in das Projekt Orion investieren würden, es geht nicht. Wir haben begrenzte Ressourcen, auch weil ein Teil aller beteiligten Teams, von OCCRP über den Guardian und Le Monde bis zur SZ, in gleich 2 anderen internationalen Projekten steckt. Den erwähnten Pandora Papers und einer Recherche namens Pegasus-Projekt, die illegale Überwachungspraktiken rund um den Globus aufdeckt. Nichts davon wollen wir sein lassen. Also jonglieren wir mit allen dreien. Das hat auch Vorteile. Auch in den Daten der Pandora Papers entdecken wir nämlich Eduard Seidel, jenen ehemaligen Siemens-Manager, auf dessen Namen auch etliche Konten in unseren Daten laufen. Darunter eines, auf dem zeitweise mehr als 54 Millionen Schweizer Franken lagen. Laut den Pandora Papers hat Seidel sich 2008 eine Briefkastenfirma namens Elliott Invest and Finance Corporation auf den britischen Jungferninseln zugelegt. Standesgemäß für einen Multimillionär. Wir haben uns inzwischen die Akten der Ermittlungen aus der Siemens-Bestechungsaffäre der Nullerjahre besorgt. Etliche tausend Seiten. Und in denen lesen wir uns fest. Wir stoßen auf Seidels beruflichen Werdegang. Der Sohn ukrainischer Spätaussiedler fing Ende der 1960er bei Siemens an, wo er sich dann Stück für Stück nach oben gearbeitet hat. Anfang der 1980er wurde er nach Nigeria entsandt, wo er bald in führender Position tätig war. Erst als Leiter des Bereichs Telekommunikation, später als Gesamtleiter Nigeria. Das blieb er, bis er 2004 seinen Abschied einläutete. Laut eigener Aussage verdiente er am Ende etwa 300.000 Euro im Jahr. Das ist ordentlich, aber selbst wenn er seit seinem Eintritt bei Siemens 300.000 Euro im Jahr verdient hätte und nichts davon ausgegeben hätte, käme er nur auf rund 11 Millionen Euro Vermögen. Vielleicht verdiente er sich ein paar Bonuszahlungen hinzu, aber auch damit käme er nie und nimmer auf die mehr als 54 Millionen Schweizer Franken, was damals wie heute etwa 50 Millionen Euro entsprochen hat. Wie sollte ein Mann, dessen Eltern als Spätaussiedler kein größeres Vermögen besaßen und der immer nur bei Siemens gearbeitet hat, so viel Geld beiseite legen können? Genau, dieser Frage gehen wir nach. Nur um die Dimensionen einmal bewusst zu machen. Als unbekannte Täter am 14. Januar 2013 über einen beinahe 50 Meter langen Tunnel in einen unterirdischen Tresorraum einer Volksbank in Berlin einbrachen, zogen sie mit 10 Millionen Euro wieder ab. Die oder der Entführer von Richard Oetker verlangten 21 Millionen Mark Lösegeld von der Familie. Im Fall des entführten Jan-Philipp Remzmar verlangten die Entführer 30 Millionen Mark. Die unerkannten Bankräuber und die beiden jeweils involvierten Entführer, Dieter Zlof und Thomas Drach, gingen in das kollektive Gedächtnis der Deutschen ein und viele Jahre wurde nach den verschwundenen Millionen gesucht. Und doch haben die Entführer und die Bankräuber zusammen, inflationsbereinigt, vermutlich weniger erbeutet, als im Frühjahr 2006 auf dem Schweizer Konto von Eduard Seidel geparkt war. Eduard Seidel wird später von unzutreffenden Darstellungen sprechen. Seine Einlassungen finden sich an anderer Stelle in diesem Hörbuch und in der Buchausgabe auf den Seiten 264, 265 und 272. Wir ackern uns weiter durch die Siemens-Akten, haben allerdings noch einige tausend Seiten vor uns. Gleichzeitig haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass jemand mit uns sprechen wird, der die Bank und ihren Betrieb schon einmal länger von innen gesehen hat. Im besten Fall einer der Relationship Manager, die Kunden wie Eduard Seidel betreuen. Und manchmal ist investigatives Recherchieren wie Angeln. Man muss ein paar Köder parallel auslegen und einfach ein wenig warten. Die Leine zwischendurch einmal aufkurbeln, dafür sorgen, dass der Köder noch am Haken ist und wieder auswerfen. Irgendwann beißt einer an. Vielleicht nicht gleich der perfekte Fang, auf den man gehofft hatte, aber ein Anfang. In der Praxis heißt das, wir schreiben viele Nachrichten, unterhalten kaum Antworten. Und wenn ein erster Kontakt entsteht, entscheiden sich viele potenzielle Quellen am Ende anders, wollen doch nicht reden. Oder sie wissen nichts über das, was uns interessiert. Aber irgendwann haben wir Glück. Ein Credit Suisse Insider lässt sich auf den Kontakt ein, schreibt mit uns über verschlüsselte Messenger. Wir führen erste Telefonate und stellen fest, die Person weiß sehr viel über genau das, was wir wissen wollen. Nämlich, wie die Bank innen funktioniert, wie diese Konten verwaltet werden, was die Sicherheitsmaßnahmen sind und so weiter. Die Person bleibt vage und vorsichtig und skeptisch, was ein Treffen angeht. Dann sagt sie einen Satz, der uns im Gedächtnis bleiben wird. Ich will nicht, wie der eine Whistleblower, tot in einer Zelle enden. 6. Ein Treffen im Wald. Die Jalousien sind weit genug geschlossen. Blocks und Stifte liegen griffbereit auf den Tischen. Ein Laptop ist aufgeklappt, falls wir Dokumente zeigen oder ansehen wollen. Wir sind in einer Stadt, die wir nicht nennen können. In einem unscheinbaren Raum, den wir hierfür reserviert haben. Alles ist bereit für das Treffen mit dem Credit Suisse Insider, der endlich bereit ist, mit uns zu reden. Aber die Person, die wir erwarten, kommt nicht. Niemand kommt. Wir warten. Erst geduldig, dann ein wenig genervt. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen, aber erfolglos. Wir warten weiter. Dann meldet sich die Person doch. Es werde zeitlich knapp heute, schreibt sie, und erwähnt familiäre Schwierigkeiten. Wir schauen uns an und uns ist klar, hier macht jemand gerade einen Rückzieher. Verdammt. Wir packen unsere Sachen wieder zusammen und treten den Heimweg an. Trotzdem haben wir Verständnis. Es ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache, sich mit einer Schweizer Großbank anzulegen, weil die Gesetzeslage in der Schweiz nun mal so ist, wie sie ist und für jedes Wort zu viel im Extremfall Gefängnis droht. Nicht ohne Grund hat unser beinahe Gesprächspartner in einem ersten Telefonat den Whistleblower erwähnt, der tot in der Zelle geendet ist, in einer Schweizer Gefängniszelle wohlgemerkt. Der Mann war festgenommen worden, nachdem er offenbar am Verkauf einer jener Steuer-CDs an deutsche Behörden beteiligt war, die vor gut 10 Jahren fast im Jahrestakt angekauft wurden. In der Haft nahm er sich das Leben. Ein Fall, der uns hier noch beschäftigen wird. An dieser Stelle fragen wir uns, würden wir selbst tun, was wir uns von anderen erhoffen? Würden wir dieses Risiko eingehen? Wir würden gern ausrufen, wenn es wirklich wichtig ist, auf jeden Fall. Aber wann ist es wirklich wichtig? Wie soll man abwägen, wenn es auch um Loyalität, vielleicht Freundschaften in der Firma und die Gefahr persönlicher Konsequenzen geht? Vermutlich ist die Frage in jeder Situation nur individuell zu beantworten. Während wir darüber nachdenken, meldet sich die Person, die wir ab jetzt den Insider nennen, ob Frau oder Mann lassen wir offen, schneller als erwartet mit einem neuen Vorschlag für ein Treffen. Wir atmen auf. Dieses Mal ist der Ort ein anderer. Der Insider hat spezielle Wünsche. Das bedeutet für uns mehrere Stunden Fahrt, bis wir an einem Wanderparkplatz ankommen. Schon als wir den Wagen abstellen, sehen wir, wer auf uns wartet. Wir schalten die Telefone aus, schultern die Rucksäcke und laufen gemeinsam in die Natur. Es ist bestes Wetter. Wir ziehen die Sonnenbrillen auf und lächeln den anderen Spaziergängern zu, die uns alle 10 Minuten begegnen. Windig ist es. Schön, aber windig. Wir sehen Eichhörnchen und ein paar Grüppchen mit Kindern sorgen für fröhliche Stimmung dann und wann. Wir sind nervös. Wir wollen jetzt keinen Fehler machen, der dazu führt, dass dieses Gespräch doch abgebrochen wird. Das Gute ist, die Rahmenbedingungen sind vorab besprochen. Eine der wichtigsten ist, dass wir nicht nach speziellen Kunden oder Konten fragen. Damit würden wir den Insider unnötig kompromittieren. Dafür brauchen wir ihn auch gar nicht. Er soll uns vor allem erklären, wie die Bank funktioniert. Und das tut er. Bei der Recherche haben sich unzählige Fragen angestaut und am liebsten würden wir alle gleichzeitig stellen. Aber zuerst nutzen wir die Chance, unser Leak ein weiteres Mal zu verifizieren. Der Insider bestätigt uns, dass es eine spezielle Abteilung in der Bank gab, die Nummernkonten verwaltete, wie wir es schon vermutet haben. Zeitweise habe die Credit Suisse weit über 100.000 solcher Konten gepflegt. Natürlich habe sich die Bank die Geheimhaltung etwas kosten lassen. Für die superreichen Kunden kein Problem und für die Bank allein schon durch die Kontogebühren ein Millionengeschäft. Die Tradition der Geheimhaltung habe sich auch in den Konten gespiegelt. Manche seien Jahrzehnte alt gewesen und nie angerührt worden. Wir denken an Estelle Sapir und das Vermögen ihres von den Nazis ermordeten Vaters. Lange habe man die Nummernkonten in einzelnen Filialen verwaltet, erzählt der Insider. Nur die dortigen Manager sollten die Identität der Kunden kennen. Mit Computern, die in Tresoren standen. Aber irgendwann habe man die Verwaltung der Nummernkonten zentralisiert. Die Identitäten der geheimen Kunden lagen nun in einer Datenbank auf einem Server. So musste man nur noch diesen einen schützen. Vor Diebstahl, Staatsanwaltschaften oder Whistleblowern. Die Kundenberater der Spezialkunden, also jener Kunden mit Nummernkonten, bekamen Spezialcomputer und Bildschirme mit Sichtschutzfolie, damit niemand Fotos von den Bildschirmen machen konnte. Wer es versucht hätte, wäre ohne Erfolg geblieben und hätte nichts erkannt auf den Fotos. Auch wir nutzen solche Folien übrigens. Es entspannt ungemein, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt, an einem solchen Buch schreibt und weiß, dass niemand über die Schulter mitlesen kann. Die Identitäten der Kontobesitzer und ihre Kontaktdaten waren also auf einem Server mit begrenztem Zugriff. Die Kontonummern waren auch anderen Mitarbeitern der Bank bekannt. Aber nur die Nummern. Die Kundenberater, intern Relationship Manager genannt, wussten nicht, welche Kunden die Kollegen betreuten. Auf ihren Spezialbildschirmen sahen sie nur ihre eigenen Klienten. Aber, so erzählt es der Insider, natürlich gab es Vorgesetzte, die alles überblickten. Den Server mit den Kundendaten habe man geschützt wie einen heiligen Gral. In einem Tresorraum, eine Art Käfig unter der Erde, am Standort Uetlihof, am Züricher Uetliberg. Es ist das Betriebsgebäude der Bank, das Technikzentrum, mit großem Sicherheitsbereich und über 5000 Mitarbeitern. Hier, auf dem Gelände einer alten Lehmgrube, schlägt das Herz der Credit Suisse, heißt es auf der Unternehmenswebsite. Am Uetlihof also das Herz, im 3 Kilometer entfernten Prachtbau am Paradeplatz, der Kopf. Je länger wir mit dem Insider über matschige Waldwege stapfen, desto überzeugter sind wir, dass unser Leak aus jenem Herz der Credit Suisse kommt. Um im Sicherheitsbereich am Uetlihof in bestimmte unterirdische Serverräume zu kommen, müsse man durch mehrere Sicherheitsschleusen, beschreibt unser Insider. Es gäbe Sicherheitsvorkehrungen, die wir hier nicht wiedergeben, die verhindern, dass eine Person allein an die Server gelangen könne. Während wir über Hölzer und Äste steigen, die ein Sturm auf den Pfad geworfen hat und den anderen Wanderern ausweichen, erzählt der Insider gut gelaunt aus dem Inneren der Bank. Wie überall gibt es auch dort Kolleginnen und Kollegen, über die man gute Schnurren erzählen kann. Trotzdem wirkt er wie jemand, der sich nicht schnell verleiten lässt, zu viel zu sagen. Er beachtet seine rote Linie, die ihm das Bankengesetz vorgibt. Keine Informationen zu Bankkonten. Und wir respektieren diese Linie und bringen ihn erst gar nicht in Versuchung. Wir bekommen einen Hinweis, der uns hellhörig macht. Schon seit 2009 habe die Bank über ein System verfügt, das auch jene Kunden, deren Identität nur einzelnen Kundenberatern bekannt war, automatisch mit Datenbanken wie WorldCheck abgeglichen habe. WorldCheck ist ein Service, der politisch exponierte Persönlichkeiten, PEPs, auflistet. Dazu gehören die Persönlichkeiten selbst, aber auch ihre Familienangehörigen, und ständig aktuelle Informationen über diese Gruppe sammelt, um es Banken und anderen Institutionen zu ermöglichen, risikoreiche Kunden zu identifizieren. Wenn ein solcher beispielsweise auf einer Sanktionsliste oder in einem Zeitungsartikel aufgetaucht sei, habe das System seinem Kundenberater einen Hinweis gegeben. Der habe diesen Hinweis dann bearbeiten müssen. Jeden Tag habe das System solche Abgleiche gemacht und entsprechende Hinweise gegeben. So habe die Bank von kriminellen Machenschaften oder Korruptionsvorwürfen gegen Kunden erfahren und entscheiden können, ob dem Kunden etwa gekündigt werden muss. Außerdem habe es für die Nummernkontenverwaltung einen eigenen Compliance Officer gegeben, also einen Mitarbeiter, der sich um die Einhaltung von rechtlichen Rahmenbedingungen und Überprüfungen von Kunden kümmerte. Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, weil so die Entscheidung, einen kriminellen Kunden zu behalten, nicht auf einzelne Mitarbeiter oder fehlende Informationen geschoben werden kann. Mit fast jedem Meter Spaziergang erfahren wir mehr über die inneren Vorgänge und Sicherheitsvorkehrungen der Credit Suisse, von Dokumentationen und digitalen Protokollen bis hin zu einem besonderen Prozedere beim Umgang mit ausrangierten Datenträgern. Der Insider sagt, niemand hätte Daten von Servern mit den Konten kopieren können, ohne aufzufallen. Wir haben ihn nicht gefragt, ob er das für möglich halte. Wir haben ihm aber auch nicht erzählt, dass wir ein Leak haben. Wir haben selten zuvor ein solches Gespräch geführt, vielleicht nie. Eins, in dem wir unsere wichtigsten Fragen nicht gestellt haben. Und in dem der Gesprächspartner auch keine wichtigen Fragen gestellt hat. Fast nichts von dem, was uns brennend interessiert, haben wir angesprochen. Und er auch nicht. Es war, als wäre es ein Tabu, das wir nicht verletzen durften. Aber auch die Fragen zu den Abläufen haben uns sehr geholfen. Wir verstehen jetzt den Kosmos besser, um den es geht. Nach einiger Zeit kehren wir zurück zu dem Parkplatz. plaudern noch ein wenig in der Sonne. Die Anspannung ist weitgehend verflogen. Wir steigen ins Auto und fahren davon, halten kurz darauf wieder an und tippen hastig alles in unsere Geräte, was wir in den vergangenen Stunden erfahren haben, bevor die Erinnerung verblasst. Es ist klar, dass die Bank eine Menge unternommen hat, um ihre heiligsten Daten zu schützen. Das wird die Wut derjenigen, deren Konten nun bekannt werden, vermutlich nicht besänftigen. 7. Zeit für die Kavallerie. Der neue Datenschatz lässt uns nicht los. Mithilfe des OCCRP bringen wir das große Besteck zum Einsatz. Die Daten lassen sich inzwischen auch mit anderen Datenbanken abgleichen. Dabei hilft uns eine mächtige Suchmaschine, die automatisiert die Namen aus den Credit Suisse-Daten mit anderen Namenslisten abgleicht. Schließlich wollen wir nicht übersehen, wenn einer der Namen in unserem Leak zum Beispiel schon einmal auf einer Sanktionsliste aufgetaucht ist oder ein Konto in einem Gerichtsprozess erwähnt wurde. Wir wissen, dass wir systematisch vorgehen müssen, wenn wir dem Material und den Risiken, denen sich unser Whistleblower ausgesetzt hat, gerecht werden wollen. Deswegen diese automatischen Abgleiche. Aber die unwiderstehliche Kraft unserer journalistischen Neugier sorgt dafür, dass wir nicht nur die Ergebnisse solcher Gegenchecks prüfen, sondern auch selbst nach dem Zufallsprinzip in die Daten gehen und nach Männern und Frauen, Firmen und Stiftungen suchen, die uns schon früher einmal im Zusammenhang mit Missständen und Skandalen untergekommen sind. Und so sitzen wir wieder und wieder vor den Bildschirmen und scrollen uns durch die vielen Reihen von Konten, immer auf der Suche nach etwas, das den Blick fängt. Ein auffällig hoher Betrag zum Beispiel. Wer bitte hat 9-stellige Summen auf seinem Konto liegen? 9 Stellen, das heißt hunderte Millionen. Klar hantieren Menschen und Unternehmen mit solchen Summen oder besitzen Unternehmensanteile, Aktiendepots oder Immobilien in dieser Größenordnung, aber hunderte Millionen auf einem privaten Konto? Diese Konten notieren wir auf Wiedervorlage. Wenn wir es nicht aushalten, googeln wir auch den Kontoinhaber. Zu unserem Erstaunen sagt uns der Name aber oft wenig. Milliardäre sind offenbar auch nicht mehr, was sie mal waren. Wir sind nicht die Einzigen, die beim Anblick solcher Konten von dieser Art von Neugier befallen werden. Dem 24-jährigen Schweizer Staatsbürger Sina L. muss es 2007 ähnlich gegangen sein. Auch er ging während seiner Arbeitszeit die Kundendaten der Credit Suisse durch, zum Zeitvertreib. L. war allerdings kein Journalist, sondern Assistent eines Bankers. Was er in den Daten findet, notiert er sich auf einem Blatt Papier, Namen und Kontoinformationen etwa. Später lädt er auch eine interne PowerPoint-Präsentation herunter. Man darf vermuten, dass ihm die außerordentliche Brisanz all dieser Informationen bewusst war. Informationen, die in der Schweiz extrem geheim sind und geschützt und in Deutschland überaus wertvoll. Weil sie zeigen, wie deutsche Staatsbürger ihr Schwarzgeld bei der Credit Suisse bunkern. Insgesamt bringt L. offenbar mehr als 1000 deutsche Namen zu Papier. Sina L. handelt nicht allein. Er hat einen Komplizen. Und bei der Frage, wie es dazu kam, senkt sich ein anekdotischer Nebel über die Ereignisse. L. steht für ein Gespräch mit uns nicht zur Verfügung. Sein Anwalt will den Kontakt nicht herstellen. Wir müssen uns also auf das berufen, was L. einst gegenüber Schweizer Ermittlern ausgesagt hat. Angeblich hat er im schweizerischen Winterthur einmal eine Tasche mit solchen Namenslisten in einem Fitnessstudio mit dem schönen Namen Banane vergessen, wo sie ein Österreicher namens Wolfgang U. fand. Ob diese Version die Wahrheit ist, lässt sich kaum feststellen. Gerichtsfest ist dagegen, dass jener U. sich im Sommer 2008 als Weber bei deutschen Steuerfahndern in Wuppertal meldet und ihnen den Schatz anbietet, den L. in den Computern der Credit Suisse schürft. Die dortigen Ermittler sind zu jener Zeit in aller Munde. Die Truppe unter Leitung des inzwischen legendären Fahnders Peter Beckhoff hat kurz zuvor die erste Steuer-CD ausgewertet. Ein ehemaliger Mitarbeiter der LGT-Bank hatte dem deutschen Bundesnachrichtendienst BND Informationen zu hunderten deutschen Kunden des Liechtensteiner Geldhauses verkauft. Der BND übergab die Daten an die Wuppertaler Fahnder. Die Folge waren zahlreiche Ermittlungen und Durchsuchungen, unter anderem beim damaligen Postchef Klaus Zumwinkel. Die Schweizerische Bankiervereinigung prangerte aus der Ferne Gestapo-Methoden an. Mit diesen Fahndern trifft sich nun Wolfgang U. in Düsseldorf und Stuttgart. Er übergibt eine erste Stichprobe der Daten. Die Beamten sind begeistert. Wenig später kommen der Datenlieferant und die Ermittler ins Geschäft. Die Deutschen zahlen offenbar einen Betrag von 2,5 Millionen Euro, den sie Weber, alias Wolfgang U., zukommen lassen, verdeckt über einen Notar, deklariert als Erbschaft. Einen Teil des Geldes soll U. weiterleiten an den jungen Bankmitarbeiter Sina L. Und so geschieht es auch. Für die deutschen Fahnder, aber auch die Bundesregierung, sind die Credit Suisse-Daten ein Geschenk des Himmels. Bereits nach der Liechtensteiner Bankenaffäre hatte der frühere deutsche Finanzminister Hans Eichel, SPD, der Schweiz gedroht, weil eidgenössische Banken objektiv Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten und deutsche Kriminelle schützen würden. Der damals amtierende Finanzminister Peer Steinbrück, SPD, sagt derweil in der Bild am Sonntag gleich allen Steueroasen in Europa den Kampf an, allen voran der Schweiz. Etwa zur gleichen Zeit leiten die Fahnder aus Wuppertal zusammen mit Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik Ermittlungsverfahren gegen hunderte Kunden der Credit Suisse ein. Der Apparat brummt. Es ist die Zeit der Wirtschaftskrise. Die mächtigsten Staats- und Regierungschefs sind im Krisenmodus. Um Banken zu retten, mussten die Länder Billionensummen in die Hand nehmen. Jeder Cent im Staatshaushalt wird benötigt. Da kommen die verräterischen Bankdaten aus der Schweiz wie gerufen. In Hamburg, München, Frankfurt und etlichen anderen Städten durchsuchen Ermittler Wohnungen und Privathäuser. Auch bei Niederlassungen des Bankhauses Metzler, der Bank Haug und Aufhäuser, der Dresdner Bank, der UBS und der Berenberg Bank fahren Ermittler vor. Der Schweizer Finanzminister Hans-Rudolf Merz, FDP, beschwichtigt indes seine Landsleute. Das Bankgeheimnis sei nicht in Gefahr. Und wie vor ihm schon sein Vorgänger Kaspar Villiger, betont auch er, es sei nicht verhandelbar. Und das Ausland werde sich daran die Zähne ausbeißen. Es sind Versprechen, die nicht lange halten. Denn wenig später, im April 2008, wird in den USA ein Banker des größten Credit Suisse-Wettbewerbers, der UBS, festgenommen. Ein ehemaliger UBS-Mitarbeiter, der einst auch für die Credit Suisse gearbeitet hat, bekennt sich indes schuldig, zusammen mit anderen Bankern, an einer Verschwörung zum Betrug an den USA beteiligt gewesen zu sein. Er habe reichen amerikanischen Kunden geholfen, Steuern zu hinterziehen. Einige Monate später klagt das US-Justizministerium die UBS und etliche ihrer Manager der Verschwörung gegen die USA und ihrer Steuerbehörde IRS an. Als wäre das für den Schweizer Bankenplatz nicht schon schlimm genug, fordert das Justizministerium die Herausgabe von Kundendaten der UBS. Bei Zuwiderhandlung werde pro Tag eine horrende Bußzahlung fällig. Damit steht die UBS vor der Wahl, das hochheilige Bankgeheimnis brechen oder eine Strafe in den USA riskieren. Die Aussicht, dass ausgerechnet die größte Bank des Landes als kriminelle Vereinigung eingestuft werden könnte, löst in der Schweiz Panik aus. Es wäre voraussichtlich das Ende des Geldinstituts. Es würde den Zugang zum Dollarmarkt verlieren. Aus einer international tätigen Großbank würde auf einen Schlag eine Schweizer Provinzialbank. Also lenkt die Schweizer Regierung ein. Am 18. Februar 2009 weist die Schweizer Finanzmarktaufsicht die UBS an, Dossiers über 255 amerikanische Kunden an die US-Behörden auszuhändigen. Ein Vertreter der US-Botschaft in der Schweiz und ein FBI-Beamter nehmen die Festplatte schließlich in Bern in Empfang. Der Schutz des Bankgeheimnisses versagte, kommentiert die Luzerner Zeitung. Der Bund stellte damit den Schutz der UBS vor einer Klage über die Wahrung des steuerlichen Bankgeheimnisses, kommentiert der Historiker Stefan Tobler. Der Schweizer Finanzminister Hans-Rudolf Merz begründet den Schritt damit, dass die UBS bei Zuwiderhandlungen in ihrer Existenz bedroht gewesen wäre. Der Schweizer Volkswirtschaft hätte im Worst Case ein Schaden von 300 Milliarden Franken entstehen können. Die Boulevardzeitung Blick empörte sich dennoch, dass dies mehr als ein Sündenfall sei. Es sei das Waterloo des Bankgeheimnisses, der Anfang vom Ende. Damit trifft sie bei der Schweizer Bevölkerung einen Nerv. Tatsächlich kommt es für die Schweizer Banken noch schlimmer. Im März 2009 ergreift Senator Carl Levin aus Michigan im US-Senat das Wort und setzt zu einer verbalen Ohrfeige an. Die Schweizer betrachten das Bankgeheimnis als nationalen Wert, so wie die Amerikaner Freiheit und Demokratie loben. Das Bankgeheimnis sei aber kein Wert, der zu schützen sei. Es ist ein Element einer Verschwörung, um ein Verbrechen gemäß amerikanischem Recht zu begehen. Damit ist klar, von nun an befindet sich die Schweiz im Clinch mit einer Weltmacht. Und wie das ausgehen wird, kann sich jeder Eidgenosse an fünf Fingern abzählen. Kurz darauf setzt die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, ein Zusammenschluss von 38 wohlhabenden Staaten, die Schweiz, die ein OECD-Gründungsmitglied ist, auf das Entwurfsdokument für eine Art internationalen Pranger, die sogenannte Schwarze Liste unkooperativer Steueroasen. Und so überrascht es wenig, dass die Schweiz 9 Tage später, ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. März 2009, einknickt. Zumindest ein wenig. Finanzminister Merz erklärt, mit dem Ausland in Fällen von Steuerhinterziehung zu kooperieren. Das erlaubt den Informationsaustausch im Einzelfall auf konkrete und begründete Nachfrage. Andere Länder sollten nur dann Informationen bekommen, wenn sie den Namen des Kontoinhabers und seine Bank bereits kennen. Einen automatischen Informationsaustausch, den Austausch im großen Stil, soll es nicht geben. Für die Schweiz reicht es aber, um nicht auf der schwarzen Liste zu landen, sondern lediglich auf der grauen. An dieser Stelle lohnt es sich klarzumachen, zu welchem Zugeständnis die Schweiz damals bereit war. Sie stimmt zu, in ganz klar definierten Fällen Informationen über ein Bankkonto herauszugeben, aber nur dann, wenn die ausländischen Ermittler bereits wissen, bei welcher Bank dieses Konto eröffnet wurde. Für die Schweiz mag das ein großer Schritt sein. Für Ermittler, die Millionen und Milliarden auf der Spur sind, die über ein Netz von Briefkastenfirmen, Trusts und Bankkonten geschleust werden, ist es viel zu wenig. Das hören wir von allen unseren Quellen, die damit zu tun hatten. Dabei können die Schweizer Banken nicht behaupten, von den Problemen nichts zu wissen. Der Privatbankier Konrad Humler schätzt beispielsweise Anfang 2009 in einem Arbeitspapier, dass zwischen 30% und 70% des im Land liegenden Privatkundenvermögens Schwarzgeld ist. Er kommt deswegen zu dem Schluss, wenn der wichtigste Grund für das Bankgeheimnis im Schutz der Steuerhinterziehung besteht, hat es seine moralische Daseinsberechtigung schon heute verloren. Im April 2009 treffen sich derweil die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die G20, in London zu einem Gipfel. In der Abschlusserklärung heißt es, die Ära des Bankgeheimnisses sei beendet. Und der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück setzt sogar noch eins drauf. Neben Zuckerbrot müsse man auch zur Peitsche greifen. Die Schweiz gehöre auf eine schwarze Liste der Steuerparadiese. Dass eine solche Liste erarbeitet werden könnte, ist, umgangssprachlich formuliert, die 7. Kavallerie im Fort Yuma, die man auch ausreiten lassen kann. Aber die muss nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Für viele Eidgenossen kommt diese Aussage einer Kriegserklärung gleich. Und entsprechend sehen auch die Reaktionen aus, die übrigens bis heute oft noch ähnlich klingen, wenn das Thema diskutiert wird. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick am Abend zeigt damals einen grimmig dreinblickenden Peer Steinbrück auf der Titelseite, daneben die Überschrift »Der hässliche Deutsche«. Die Neue Zürcher Zeitung nennt ihn den »Minister mit losem Mundwerk«. Im Schweizer Parlament, sonst einem Hort eher distinguierten Verhaltens, empört man sich über den ungehobelten Kerl aus Berlin. Auch in unserem Schweizer Freundes- und Verwandtenkreis ist das damals Thema und führt zu hitzigen Diskussionen in von Raclette aufgeheizten Esszimmern. Dass ein deutscher Minister der Schweiz mit dem Militär droht, und so sieht das mancher, wird als unglaublicher Skandal empfunden. »Ihr habt andere Länder überfallen und jetzt droht ihr uns«, ist einer der Sätze, die wir heute noch im Ohr haben, weil wir spüren, er kommt aus tiefstem Herzen. Was Steinbrück damals schon weiß, die Öffentlichkeit jedoch noch nicht, nicht nur die größte Schweizer Bank, die UBS, hatte ein Leck, weswegen in den USA Ermittlungen gegen die Bank eingeleitet wurden. Auch von der zweitgrößten Bank des Landes, der Credit Suisse, sind Daten an die deutschen Behörden gelangt, die unter Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewertet werden. Die Daten von Sina L. Anfang Januar lässt die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Bombe schließlich platzen. Spur in der Steuerdatenaffäre führt zur Credit Suisse, titelt die Zeitung am 2. Februar 2010. Peer Steinbrücks Nachfolger im Amt des deutschen Finanzministers, Wolfgang Schäuble, CDU, ruft derweil seinen Schweizer Amtskollegen Hans-Rudolf Merz an und erklärt ihm, dass allein bei 5 Stichproben bei den betroffenen Bankkunden Steuernachzahlungen von jeweils mehr als 1 Million Euro fällig gewesen seien. Die Schweiz reagiert umgehend. Die Credit Suisse erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Die Regierung lässt eine Strafklage beim Internationalen Gerichtshof prüfen. Vor allem aber leitet die Bundesanwaltschaft am 6. Februar 2010 Ermittlungen ein, jedoch nicht etwa gegen die Bank, sondern gegen jene unbekannte Täterschaft, die die Daten geleakt hat. Dass es sich bei der Quelle um Sina L. handelte, war damals noch nicht bekannt. Die Vorwürfe reichen von wirtschaftlichem Nachrichtendienst und unbefugter Datenbeschaffung über Verletzung des Geschäftsgeheimnisses bis zur Verletzung des Bankgeheimnisses. Die Fahnder schalten sogar den Schweizer Geheimdienst, den Nachrichtendienst des Bundes, NDB, ein. Vielmehr könnten die Strafverfolger kaum mehr auffahren. Und das im Kampf gegen Personen, die vor allem eines getan haben, auf Straftaten hinweisen. Schon nach kurzer Zeit stoßen Ermittler aus Zürich auf eine mysteriöse Überweisung eines deutschen Notars an Wolfgang U., den Österreicher, der angeblich die Kontoinhaberliste von Sina L. im Fitnessstudio Banane gefunden hat. Eine Transaktion im Wert von 893.000 Euro war der Bank von U., der Dornbirner Sparkasse in Vorarlberg, verdächtig vorgekommen. Die Banker haben deswegen eine sogenannte Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben. Die Schweizer Behörden finden rasch heraus, dass bei dem Notar, der das Geld überwiesen hat, insgesamt 2,5 Millionen Euro hinterlegt worden sind. Neben der Überweisung an die Dornbirner Sparkasse gingen 921.000 Euro an ein Konto in der Schweiz und 686.000 Euro auf ein deutsches Sparkassenkonto. Zusammengerechnet ergeben die überwiesenen Summen exakt 2,5 Millionen Euro. So viel, wie das Land Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben für die Credit Suisse-Daten gezahlt hat. Im September 2010 wird Wolfgang U. im schweizerischen Winterthur festgenommen. Er erhängt sich wenige Tage später in seiner Gefängniszelle. Sina L. wird derweil im Dezember 2011 vom Bundesstrafgericht in Bellinzona zu einer Bewährungsstrafe von 24 Monaten verurteilt, muss 3.500 Franken Strafe und 30.000 Franken Schadensersatz an die Credit Suisse zahlen. Beobachter hatten eine weit höhere Strafe erwartet. Und so wundert sich etwa die Neue Zürcher Zeitung, das Strafmaß ist außergewöhnlich tief. Schnell macht das Gerücht die Runde, dass es einen Deal gegeben habe. Und die Schweizer Ermittler schnell ein rechtskräftiges Urteil brauchten, um jemand anderes ins Visier zu nehmen, in Deutschland. 8. Im Land der Spione. Der Tag, an dem US-Außenminister Colin Powell der Welt eine folgenreiche Lüge verkaufte, war der 5. Februar 2003. Der frühere General trat vor den UN-Sicherheitsrat und präsentierte dort angebliche Beweise dafür, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitze. Powell zeigte Satellitenbilder, berief sich auf eine Vielzahl von Quellen und behauptete schließlich, Iraks Machthaber Saddam Hussein habe Verbindungen zur Terrororganisation Al-Qaida. Es war die Ouvertüre für einen Krieg, den die Vereinigten Staaten längst beschlossen hatten, den Einmarsch in den Irak. Als die US-Regierung nach Powells Rede Kriegsschiff über Kriegsschiff, Kampfflugzeug über Kampfflugzeug, vor allem aber tausende Soldaten an den Golf schickte, traf die Familie eines Mannes im Nahen Osten ihre ganz eigenen Vorkehrungen. Die Töchter eines altgedienten ägyptischen Geheimdienstmannes namens Omar Soleiman eröffneten ein Konto in der Schweiz. Soleiman ist damals laut Daily Telegraph einer der einflussreichsten Spione der Welt und hat sich darüber hinaus die Beschreibung von »dem Mann der CIA in Kairo« verdient. »Folterknecht im Maßanzug«, nannte ihn einmal der Spiegel. Unser Kollege Alex Jadosch vom OCCRP hat das Konto des Sulemans in unseren Daten entdeckt. Alex ist Nahost-Spezialist, spricht Arabisch und hat mehr als ein Jahrzehnt aus der Region berichtet. Und er weiß deshalb, wer Suleiman ist. Das Konto, das unser Kollege gefunden hat, wurde am 25. Februar 2003 eröffnet, und zwar vermutlich bei der Credit Suisse-Filiale in Genf. Darauf deutet ein Präfix in der Kontoidentifikationsnummer hin. So verstehen wir den Bankcode inzwischen. Das ergibt durchaus Sinn. Nach Genf reisen Diplomaten und Politiker regelmäßig. Dort haben unter anderem die Vereinten Nationen einen Sitz. Von dort sind es nur 10 Minuten Fahrt zur Credit Suisse-Filiale an der Place Bel Air. In den Daten sehen wir, dass drei Töchter von Omar Suleiman Zugriff auf das Konto haben. Darauf liegen zu besten Zeiten mehr als 63 Millionen Schweizer Franken. Eine Menge Geld für die Familie eines Mannes, der sein Leben lang nur fürs Militär und den Geheimdienst gearbeitet hat. Eine ganz erstaunliche Menge sogar. Nach dem, was wir von unseren Quellen erfahren, reicht es bei so viel Geld nicht mehr, dass der verantwortliche Kundenbetreuer, der Credit Suisse, sein Okay gibt. Über einer gewissen Grenze müssen Vorgesetzte hinzugezogen werden. Wie hoch hinauf das in der Hierarchie geht, ist unklar. Ebenso, seit wann diese Regelung in Kraft ist. Die Credit Suisse ließ unsere Fragen dazu unbeantwortet und erklärte lediglich allgemein, sich an das Gesetz zu halten. Omar Suleiman wurde 1936 in Oberägypten geboren. Noch als Teenager begann er seine Ausbildung an einer ägyptischen Militärschule und machte anschließend schnell Karriere. Er ließ sich in der Sowjetunion fortbilden, kämpfte im Sechstagekrieg sowie dem Yom Kippur-Krieg gegen Israel und wurde später von den Amerikanern in Geheimdienstarbeit und besonderer Kriegsführung geschult. In den 90er Jahren wurde er schließlich Chef des berüchtigten ägyptischen Geheimdienstes Mukhabarat, der direkt Präsident Hosni Mubarak unterstellt war. Genau, der Autokrat, dessen Söhne Konten mit hunderten Millionen Euro in der Schweiz hatten, bei der Credit Suisse. Ende der 90er Jahre übernahm Omar Suleimans Geheimdienst für die Amerikaner die Drecksarbeit. Er selbst war für die CIA der ägyptische Kontaktmann in Sachen Entführungen, schreibt die angesehene Enthüllungsjournalistin Jane Mayer im US-Magazin New Yorker, was man in etwa so übersetzen kann, dass er der Mann war, an den die CIA sich wandte, wenn sie jemanden verhört haben wollte, den sie aber offiziell und mit rechtsstaatlichen Methoden nicht verhören konnte. Und mit jedem Verdächtigen, den er den Amerikanern abnahm, wuchs auch Suleimans Einfluss. Es scheint, als hätte er noch weitere Aufgaben übernommen. Wie der US-Senat Jahre später in einem Untersuchungsbericht festhielt, überstellten US-Geheimdienste ihm Terrorverdächtige, und Omar Suleimans Männer taten das, was die Amerikaner zumindest in diesen Fällen offenbar nicht selbst tun wollten. Sie folterten. Suleiman, so schreibt es der britische Enthüllungsjournalist Stephen Gray in seinem 2007 veröffentlichten Buch Ghost Plane, Geisterflugzeug, hat unsere Arbeit gemacht, die Art von Arbeit, die westliche Länder nur ungern selbst tun. Mamdou Habib, ein australischer Terrorverdächtiger, der bis heute nicht angeklagt worden ist, schreibt in seinen Memoiren »The Tale of a Terrorist Who Wasn't«, die Geschichte eines Terroristen, der keiner war, er sei von Suleimans Männern an Metallhaken aufgehängt worden, er habe Stromschläge erhalten und ihm seien die Finger gebrochen worden. Mehr noch, Habib beschuldigt sogar Suleiman selbst der Folter. Der marokkanisch-amerikanische Nahost-Experte Isander El Amrani nennt Suleiman Torturer in Chief, den Cheffolterer. Habibs Buch erschien im Jahr 2008, das von Stephen Gray zwei Jahre zuvor. Solcherlei Vorwürfe gegen öffentliche Personen erreichen die Finanzwelt in der Regel schnell. Banken zahlen viel Geld für Dienstleister, die negative Berichterstattung über politisch exponierte Persönlichkeiten, kurz PEPs, und ihre Familienangehörigen sammeln, sodass neue, aber auch Bestandskunden schnell überprüft werden können. Es ist unwahrscheinlich, dass in der Schweiz niemand die Foltervorwürfe mitbekommen hat. Dies spreche dafür, dass die Bank nicht so geführt wurde, wie es internationalen Anforderungen entspricht. Omar Suleimans wohl berühmtestes Opfer ist der Libyer Al-Sheikh Al-Libi. und dieser Fall schließt den Bogen zu Colin Powells UN-Ansprache. Pakistanische Beamte hatten Alibi 2001 aufgegriffen und nach dem Einmarsch des US-Militärs in Afghanistan den Amerikanern übergeben. Zwar verhörten ihn erst zwei FBI-Beamte, dann aber übernahm die CIA und flog ihn prompt nach Ägypten, wo sie ihn Suleiman übergaben. Dort verschwand Alibi, der Osama bin Laden persönlich kennengelernt hatte, in einem Foltergefängnis. Nach einiger Zeit meldete Suleimans Dienst den Amerikanern Vollzug. Al-Sheikh Alibi habe gestanden. Genauer gesagt habe er bestätigt, was die Amerikaner vermuteten, dass Saddam Hussein chemische und biologische Waffen herstelle und diese an Al-Qaida weitergebe. Die Information war zwar sehr wahrscheinlich falsch und jedenfalls nicht belegt, aber einer der Hauptvorwürfe in Colin Powells UN-Ansprache und letztlich der Vorwand für den Irakkrieg. Der Rest ist bekannt. Die USA zogen in den Krieg. Mehr als 100.000 Menschen starben. Saddam Hussein wurde gestürzt. Massenvernichtungswaffen aber wurden nie gefunden. Ebenso wenig Hinweise, dass der irakische Diktator jemals mit Al-Qaida zusammengearbeitet hätte. Auf seine Aussage bzw. das Geständnis angesprochen, erklärte Alibi später, sie waren drauf und dran, mich zu töten. Und ich musste ihnen etwas erzählen. Für Omar Suleiman hatten diese Anschuldigungen keine großen Konsequenzen. Seine Macht wuchs noch weiter. Suleiman war Amerikas wichtigster Gesprächspartner beim ägyptischen Regime. Er war der wichtigste Kanal zu Präsident Hosni Mubarak selbst, auch in Angelegenheiten, die weit über die Geheimdienst- und Sicherheitsfragen hinausgingen, schreibt Stephen Gray über ihn an anderer Stelle in Ghost Plane. Der Enthüllungsjournalist und Pulitzer-Preisträger Ron Susskind nannte Suleiman gar den Auftragskiller Mubaraks. Nach dessen Sturz im Jahr 2011 galt er als Kandidat für seine Nachfolge. Jedoch gelang es Suleiman am Ende nicht, die nötigen Unterschriften für eine Kandidatur zu sammeln. 2012 starb er schließlich in einem amerikanischen Krankenhaus. Seine Ärzte erklärten, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Das Schweizer Konto der Suleimans war nach allem, was wir sehen, zum Zeitpunkt seines Todes noch aktiv. Die Bank hat demnach die Familie eines berüchtigten Geheimdienstchefs ein Konto eröffnen lassen und es auch dann nicht aufgekündigt, als Omar Suleiman längst im Zusammenhang mit Folter weltweit Schlagzeilen machte. Es bleibt die Frage, woher die große Menge Geld auf dem Konto stammt. 63 Millionen sind kein Pappenstiel, zumal der Geheimdienstchef unter Mubarak umgerechnet nicht mehr als 2000 Schweizer Franken pro Monat verdiente und auch seine Töchter keine Jobs haben, die einen solchen Reichtum erklären würden. Aus geheimen Depeschen, die die Enthüllungsplattform WikiLeaks 2010 veröffentlichte, geht hervor, dass US-Diplomaten Suleiman für den Konziliere von Mubarak hielten. Waren die Millionen auf dem Konto, das wir in den Credit Suisse-Daten sehen, also womöglich das Geld des Diktators und Suleimans Töchter nur Tarnung? Oder kam das Geld aus einer ganz anderen Ecke, womöglich aus den USA? War es vielleicht die großzügige Belohnung für seine Hilfe bei Folter und Entführung? In anderen bekannt gewordenen Fällen entlohnte die CIA Beamte und Politiker mit Millionen für ihre Hilfe. Und nur eine Woche bevor die Suleimans 2003 das Konto in der Schweiz eröffneten, hatte die CIA erneut zugeschlagen. Agenten kidnappten in Mailand auf offener Straße einen aus Ägypten stammenden Imam, der in Italien Asyl genoss. Mehrere Männer zogen ihn in einen weißen Minivan, fesselten ihn und brachten ihn zur US-Luftwaffenbasis Aviano in Norditalien. Von dort flogen die Amerikaner ihn zunächst ins rheinland-pfälzische Ramstein und von dort weiter nach Ägypten, wo er Suleimans Männern übergeben und gefoltert worden sein soll. Erst 4 Jahre später kam der Mann wieder frei. Ein ägyptisches Gericht kam zu dem Schluss, dass seine Inhaftierung unbegründet gewesen ist. Seine Entführer wurden 2009 in Abwesenheit von einem italienischen Gericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch in der Schweiz ermittelte die Bundesanwaltschaft. Das Flugzeug mit dem entführten Imam an Bord war nämlich durch Schweizer Luftraum nach Ramstein geflogen. Erst im November 2020 wurden die Ermittlungen wegen Verjährung eingestellt. Die US-Behörden haben sämtliche Unterlagen dazu als geheim eingestuft. In Ägypten ist nichts zu erfahren. Omar Suleiman ist tot und seine Töchter antworten nicht. Auch die Credit Suisse mag nichts zu den Suleimans sagen. Weder, ob sie vor der Kontoeröffnung wusste, wer der Vater der Kontoinhaberinnen war, noch was sie in ihren Kontoeröffnungspapieren empfiehlt, Quelle der Gelder, Source of Funds, angegeben haben. Omar Suleiman ist bei weitem nicht der einzige Geheimdienstmitarbeiter, auf den wir bei unseren Recherchen stoßen. Den mächtigen jemenitischen Geheimdienstchef Ghaleb al-Kamisch, der mehr als 3 Jahrzehnte diese Position innehatte und interessanterweise Jemens Omar Suleiman genannt wird, haben wir, wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, in den Daten gefunden. Auch ihn, dessen Geheimdienst berüchtigt war für seine lange Geschichte von Verhaftungen, Folter und das Verschwindenlassen von politischen Gegnern, wie man im preisgekrönten Nahostblock Al-Monitor nachlesen kann, führte die Credit Suisse als Kunden. Al-Kamisch hatte 1999 bis Februar 2011 ein Konto bei der Bank mit einem Höchststand von beinahe 5 Millionen Schweizer Franken. Mit seinem Gehalt als Geheimdienstchef eines der ärmsten Länder der Welt wird er kaum so viel verdient haben. Allerdings, so erklären 3 seiner früheren Mitarbeiter, die aus Angst vor den Konsequenzen anonym bleiben wollen, dass er über ein Budget von umgerechnet mehreren Millionen Dollar verfügte und niemand so genau wusste, wie er das Geld ausgegeben hat. Heute lebt Al-Kamisch in Istanbul. Auf unsere Fragen antwortete er nicht. Hinzu kommen ein früherer Stasi-Offizier, der unseren Unterlagen zufolge im Januar 2010 sage und schreibe rund 150 Millionen Euro auf dem Konto hatte, und der frühere venezolanische Geheimdienstchef Carlos Luis Aguilera Borjas, Spitzname der Unsichtbare, auf dessen Konten vor 2011 mehr als 10 Millionen Schweizer Franken lagen und der diese noch mindestens bis 2015 hielt, wenn auch nach seiner Zeit im Amt. Dafür allerdings durchaus zu einer Zeit, als gegen ihn nach Berichten mehrerer Zeitungen in Spanien wegen Geldwäsche ermittelt wurde. Ohne Erfolg allerdings. Außerdem sind wir auch noch auf ein Firmenkonto des 2007 gestorbenen Mossad-Spions Ashraf Marwan gestoßen, der Israel in den 70er Jahren vor dem Yom Kippur-Krieg warnte. Außerdem stoßen wir auf Konten von Khalaf al-Dulaimi unter Saddam Hussein Finanzchef des irakischen Geheimdienstes und auf die Söhne von General Akhtar Abdul Rehman, dem langjährigen Direktor des pakistanischen Geheimdienstes ISI. Insgesamt finden wir mehr als 1 Dutzend Geheimdienstmitarbeiter aus Ländern wie Ägypten, Irak, Jordanien, Montenegro, Marokko, Nigeria, Pakistan, Ukraine, Usbekistan, Venezuela und Jemen in den Daten. Eine gewaltige Menge. Und eine unangenehme Menge für die Credit Suisse. Denn Geheimdienstmitarbeiter gelten als besonders heikel. Ich würde sie nicht als Kunden nehmen, sagt etwa die schweizerische Compliance-Expertin Monika Roth. Das ist viel zu riskant. Vor allem Geheimdienstchefs aus dem Nahen Osten seien Menschen mit einer großen Machtfülle, fragwürdigen Verbindungen und undurchsichtigen Geldquellen. Und so gibt es in unserem Forum, in dem wir unsere Recherchestände teilen, schon bald einen neuen Reiter: Bank of Spies, Credit Suisse, die Bank der Spione. Dass Geheimagenten gern Schweizer Banken nutzen, ist kein Geheimnis. Diese Banken stehen für etwas, das für die Geheimdienste sehr wertvoll ist: Geheimhaltung. Diese Vertraulichkeit macht ihre Dienste sehr nützlich für verdeckte Operationen, erzählt ein südeuropäischer Geheimdienstmitarbeiter, der noch im Dienst ist und den wir daher an dieser Stelle nicht namentlich nennen. Die Sowjetunion bezahlte über Schweizer Konten Männer wie Aldrich Ames, der dem KGB amerikanische Geheiminformationen verkaufte, oder dem früheren CIA-Mitarbeiter Edward Lee Howard, der gleich ganz überlief. Auch der US-Soldat Jonathan Pollard, der für den israelischen Geheimdienst geheime US-Dokumente kopierte, wurde über ein Schweizer Konto für seine Dienste belohnt. Ebenso floss während der Iran-Contra-Affäre eine Menge Geld über Schweizer Konten. Kein Wunder, dass gefühlt in jedem zweiten Agenten-Thriller, von der Bourne-Identität bis hin zu James Bond Casino Royale, eine Schweizer Bank mindestens eine Nebenrolle spielt. Vor ein paar Jahren haben wir in Moskau den weltbekannten Whistleblower Edward Snowden getroffen. Als er noch für die CIA arbeitete, war auch er eine Zeit lang in der Schweiz stationiert. Genf beschreibt er in seiner Autobiografie Permanent Record, meine Geschichte, als Zentrum von Privatbanken, wo sich ohne gründliche öffentliche Kontrolle riesige Geldbeträge beiseite schaffen und ausgeben ließen, unabhängig davon, ob man diese Beträge rechtmäßig oder unrechtmäßig erworben hatte. Snowden arbeitete in Genf für die CIA-Abteilung in der US-Botschaft und machte schnell Bekanntschaft mit dem Bankenwesen.